Die Dorfschönheit. Dann wird angefangen! Peter! Guten Tag. Mein Name ist Robert, die Spürnase Ryder. Ich bin 29 Jahre alt. Männlich, geschieden. Statur vorhanden. Ich bin Privatdetektiv. Privatdetektiv. Und hänge meine Nase überall rein, wenn ihr versteht, was ich meine. Manchmal hat mich das schon in Schwierigkeiten gebracht, siehe meine Frau einzuführen. Geschieden. Achso. Ich bin 140,15 cm groß. Das heißt, ich bin klein. Aber das hilft mir, in die ein oder andere Situation hineinzugeraten, beziehungsweise mich gut zu verstecken. Weil ich klein bin, bin ich manchmal auffällig, aber es hilft mir, in der Masse zu verschwinden. Ich komme gut durch Rohre durch und kann entsprechend sehr gut durch die ein oder andere Gelegenheit durchkommen, hoffe ich. Mal gucken. Meine Fähigkeiten sind natürlich der Riechkolben. Ich kann verdammt gut Sachen aufspüren durch den Geruch. Vom Geruch her. Von Geruch her bin ich gut drauf. Mein Riechkolben oder meine Spürnase hat mir schon oft geholfen, den einen oder anderen Geruch aufzunehmen und wirklich weiterzukommen im Leben. Weiterhin habe ich einen Mantel an, den ich auch nutze als sogenannten Tarnmantel, der mir hilft, plötzlich zu verschwinden. Ich kann ihn wie eine Rüstung um mich schlingen. Mal gucken, was Robert noch dazu sagt. Wahrscheinlich wird es oft nicht klappen. Aber ich kann mich entsprechend gut verstecken, sage ich mal, und gut anpassen an jede Situation und verschwinden. Wie ein Ninja. Außerdem kann ich gut Dinge untersuchen und Hinweise finden. Mit den Händen auf jeden Fall auch. Gut Dinge analysieren, auseinandernehmen. Ich bin sozusagen geschickt. Mein Wissen umfasst die Kryptographie und pathologisches Wissen. Das heißt, wenn eine Leiche vor mir liegt, kann ich damit was anfangen. Vorausgesetzt, ich würfle 30 oder weniger. Meine sozialen Fähigkeiten beziehen sich auf Menschenkenntnis. Das heißt, ich weiß genau, was ihr jetzt denkt. Der Typ hat mich durchschaut. Ja, ich weiß, ihr hört zu. Ich kann gut Menschen imitieren, entsprechend mich an Situationen anpassen und fast eine Kopie bilden des Gegenüber. Außerdem bin ich noch gut im Lügen. Mein Mantel ist eine Wunderwaffe der heutigen Technik. Denn ich habe ganz viele Taschen. Ganz viele geheime Taschen, in denen ich Sachen verstecken kann. Leider führe ich nicht genug Sachen bei mir, um alle zu nutzen. Aber es sind viele Taschen vorhanden, erstmal theoretisch. Es sind Taschen im Mantel an dieser Stelle. Ich habe eine Uhr zum Aufklappen mit Kette. Die sogenannte Taschenuhr. Nein, ich möchte es kompliziert stehen lassen. Wie ihr wisst, trage ich einen Mantel. Ich habe eine typische Ermittlermütze auf. Ich trage eine Hose, Schuhe. Sie sind spitz. Das zeugt davon, dass ich nicht aus der untersten Schicht komme, aber auch nicht aus der obersten Schicht. Ich bin einigermaßen elegant gekleidet, aber ich habe nicht zu viel Geld übrig für Nutten. Ich habe einen Monokel. Das ist auf jeden Fall auch 10 Punkte auf primitiv. aus optischen Gründen. Und eine Lupe natürlich, ermittlertypisch. Weiterhin habe ich einen Bleistift, einen Block bei mir natürlich, um alle Hinweise aufzuschreiben. Und ich habe ein kleines, gut verstecktes, aber schnell erreichbares Messer für die eine oder andere Situation, um vielleicht mal Sachen zu öffnen oder, wenn ich Glück habe, oder eine Wurst zu schneiden oder jemanden vielleicht heimlich abzustechen, falls die Klinge lang genug ist. So viel zu meiner Person. Und nun startet meine Geschichte. Meine Damen und Herren, ich begrüße euch recht herzlich zum neuesten Pen and Paper Abenteuer Bloodshed by Gaslight. Darkness falls across the land. The midnight hours is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize the old neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stamp the face, the hounds of hell, and rot inside a corpse's shell. 30. September 1889, 20:53 Uhr. Im Licht der Gaslaternen sammelt sich bereits der Nebel. Der Laternenanzünder hat bereits ganze Arbeit geleistet. Neben den Rattern der Droschkenräder auf dem Kopfsteinpflaster hört man das Klagen der Möwen und das ruhige Schaukeln der See. Durch den Schimmer des Nebels kann man in der Ferne die stolzen Schornsteine der ersten Dampfschiffe erkennen. Auf den Gehwegen tummelt sich das Leben. Feine, Städter, Hafenarbeiter, Trunkenbolde, Matrosen, Freudenmädchen und einfache Arbeiter, die frisch von ihrer Schicht in den Fabriken nach Zerstreuung suchen. Die Bevölkerung hat sich nach den Ripper-Morden Ende 1888 das Nachtleben zurückerobert. Queen Victoria hat die Zügel des Empires weiterhin in ihrer Hand, in ihrer starken Hand. Das Empire blickte dennoch unaufhaltsam seinem Herbst entgegen. Aus den geöffneten Fenstern der Hafenkneipe, der Archbishop, dringen tumultartige Geräusche. Es riecht nach Rauchwaren verschiedenster Art und Alkohol. In dieser etwas zweifelhaften Spelunke von Portsmouth, denn da befindet sich unser Held, auf einer kleinen Entspannungsreise beginnt unsere Geschichte. So, Peter, ich gebe dir jetzt eine Karte. Was soll ich sagen, Mr. Piper? Nee, Ryder. Mr. Ryder. Ich gebe ihn Ryder, Nigga. eine Karte von Portsmouth. Und du befindest dich gerade in der Pottery Road hier unten am Kreuz. Mach dir mal, weiß nicht, du kannst dir ja das Kreuz rot machen. Ich habe dir eine Figur hingestellt. Wenn ich einen roten Stift hätte, gerne. Ja, ist gut. Roten Stift kann ich dir geben, den habe ich hier irgendwo hingelegt. Da. So, und da kannst du dann deine Figur draufstellen, zur optischen Hilfe. Man hört, im Pub ist schon voller Betrieb. Der Abend startet. Sie befinden sich also in Plymouth, im Hafenort, in der Hafenstadt Plymouth in Südengland. Westliches Südengland. Ja, das Setting weißt du ja jetzt. Wir können starten. Wir sind im Archbishop. Und du sitzt am Tresen. Und alle schauen dich ein bisschen merkwürdig an. Was macht dieses Kind hier? Dieser kleine Mensch ist ja eine Zirkusattraktion. Aber nein, sie sehen, das ist ein stolzer Mann mit einem Monokel und sie denken, oh, dieser Mann hat eine Aura. Tja, ich passe mich dem Klientel gleich an, denke ich, und versuche mich ein bisschen locker zu geben, trotzdem erhaben, okay, auf die ein oder andere Art und Weise, und versuche den Barkeeper versuche dem Barkeeper ein Getränk zu entlocken. Sage, Barkeeper! Ja? Hast du mal eine Plörre für mich? Denn jetzt wird gesoffen. Eine was? Eine Plörre! Na, was ist für Sie eine Plörre? Ich kann mit Ihrem Pseudo-Londoner Schickimicki-Kram nichts anfangen. Sie sind hier im Archbishop. Das ist ja, das ist, gucken Sie sich doch mal um. Das ist, hier gibt's Seemannskotze. Das ist unsere Hausspezialität. Das ist quasi eine Art Rum mit fragwürdigen Zutaten. Sind da Stücke mit drin? Natürlich. Das klingt interessant. Was haben Sie noch? Ja, und dann gibt's noch den sogenannten Kotzseemann. Das sind Stückchen fragwürdiger Herkunft mit Rum. Anderes Mischverhältnis. Gibt es ja auch Getränke ohne Kotze? Wir hätten natürlich auch einen sehr schlechten Brandy. Einen billigen. Gibt es auch etwas Non-Alkoholisches? Natürlich. Wir hätten auch Brackwasser oder Tee. Ich glaube, ich nehme einen Tee. Und der Wirt am Tresen überreicht dir eine Tasse mit Tee. Oh, da schmeckt's ja... Oh. Ich spreche mal wieder normal zu Ihnen. Ich dachte, man kann nur hier so reden. Es tut mir leid, Herr Barkeeper. Es tut mir leid, dass ich mich so verhalten habe. Kommen wir mal wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Und ich nehme kurz einen Schluck aus meinem Tee. Und ich wollte mich mal umhören. Was geht denn hier so momentan? Ja, typisches tägliches Daily Business, würde man sagen, ne? Also es ist immer so irgendwie dasselbe. Da kommen Besoffene oder eben nicht Besoffene, werden besoffen und gehen wieder raus. Das war's. Das klingt sehr abwechslungsreich, Ihr Alltag. Ja. Ich bewundere Sie, dass Sie das so durchstehen. Es ist schwierig, jeden Morgen die Kotze wegzuwischen. Ich schaue mich mal im Raum um. Hey, du da hinten! Benimm dich! Hast du ein Problem? Hast du noch ein Problem? Trink weiter! Ich schaue mich mal so im Raum um und versuche mir mal so einen Überblick, sag ich mal, über den Raum selbst zu verschaffen und mich mal umzugucken, wer da so sitzt. Also einfach mal so mal die Räumlichkeit aufzunehmen, sag ich mal, optisch so und die Leute mal zu scannen. Der Archbishop im Allgemeinen ist wirklich eine echt zweifelhafte Spelunke. Also sie ist zwar mit am besten Platz, weil sie ist quasi direkt vor einem Kai. Also wirklich, die Schiffe kommen an und die Leute können direkt reingehen. Hat eine Top-Lage, um Gewinn zu machen. Ist sehr rauchgeschwängert. Zwielichtig, stehen auch manchmal komische Leute rum. Am Tresen sitzt du ja bereits. Du siehst Matrosen, du siehst leichte Mädchen, echt bitter aussehende Schlägertypen, arbeiten. Ist alles von Petroleumlampen erleuchtet. Das ist recht rußig, alles sehr, sehr dunkel. Ein beißender Gestank nach wirklich allem, was der Mensch so absondern kann. Und im Hintergrund ist noch so eine kleine Tür, die ist so leicht offen. Da siehst du eine Liege, auf der liegt ein Mensch drauf und raucht gerade etwas Ominöses. Eine aus einer längeren Pfeife raucht da was. Dann mit Schwarztee fühlt sich das alles nochmal viel privilegierter an. Das Setting wird aufgesogen. Dann werde ich mal aufstehen. Vielen Dank, Herr. Wie heißen Sie eigentlich, Herr Barkeeper? Toby! Toby? Toby! Mein Name ist Robert übrigens. Schönen guten Tag, Robert. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Ich schaue mich mal ein bisschen um. Tun sich keinen Zwang an. Und ich ex noch schnell den Tee weg. Und stell mir und stell die Tasse wieder hin. Und Toby macht ein paar komische Geräusche. Und gehe mal rüber zu dem Mann, der schnäuzt da... Schnäuzt in seinen Lappen und wischt die Gläser aus. Ja. Damit, mit denselben Lappen. Geil. Richtig geil. Und dann gehe ich mal rüber zu dem Mann mit der Liga, da wo die Tür offen stand. Und wo willst du hin? Ich wollte... Das ist Privatbereich. Rüber. Das ist Privatbereich. Kann man da vielleicht was machen, dass ich da auch rein kann? So finanziell gesehen. Zwinker, Zwinker. Sie sind mir gänzlich unbekannt. Ich lasse nur Leute, die ich kenne, da rein. Sie wissen schon, da kommt das Zeug aus den Kolonien her. Ja, verstehe, das Zeug. Und dieses Zeug, ich nehme an, es wirkt sehr interessant auf den Körper. Vielleicht, na, auf den Körper nicht, aber auf den Geist, und jetzt verpfeif dich. Okay, bis später. So, ich geh weg. Verscherz dich nicht mit mir, du. Das war ein guter Scherz. Hast du ein Problem? Ich geh mal weiter. Und such mir mal so den nächsten Tisch, an dem Leute sitzen, von denen ich denke, durch meine Menschenkenntnis, dass sie vielleicht ein bisschen gesprächsbereit sind, sag ich mal. Und guck mal so nach den Leuten, die noch so am nettesten aussehen, sag ich mal. Auf dem Weg zum Tisch stößt dich eine etwas zweifelhaft aussehende Frau an. Hallo, mein Guter. Hast du vielleicht Bock auf einen kleinen Rätsel? Das klingt sehr interessant. Ich bin lange nicht mehr geritten. Behave. Sie hat sehr schiefe Zähne. Weißt du, Kleine? Ja. Also ich bin eigentlich der Kleine, aber du weißt, was man sagt über kleine Männer. Sie sind verdammt groß, wenn es drauf ankommt. Ja, die haben eine gute Performance. Und ich muss dir sagen, deine Zähne, sie sind wie die Sterne. So, yeah. So gelb und so weit voneinander entfernt. Yeah, baby! Du erinnerst mich irgendwie an die... Da kommt später zu, oh Mann. Du erinnerst mich an jemanden, der irgendwann später mal geboren wird vielleicht. was kostet denn so ein Ritt? Ja, süßer. Ja, ich glaube... Mit einem Penny wären wir schon dabei. Ein Penny? Ein Penny, ja. Weil du mir so sympathisch bist, ne? Ich meine, der Ripper wirst du schon nicht sein. So ein kleiner Dude wie du. Und Dude, das ist das falsche Wort, egal. Ja, mich nennt man eher... Den kleinen Riesen. Ja, das oder Chuck den Tripper. Aber das kommt davon, dass ich so viel reise. Jetzt bin ich hier in Portsmouth und... Ja, ich glaube, der Tripper ist doch das kleinste Problem, wenn du verstehst, was ich meine. Okay, hast du was zum Überziehen dabei oder sowas? Was? Ich meine so ein Schweinedarm oder sowas vielleicht. Ja, nee. Nee? Deswegen ja der super Preis. Okay. Ich schaue mal in meine... Fuck, ich habe gar keine Geldbörse mitgenommen. Ja, das habe ich vorhin gefragt. Der Spielleiter fragte das vorhin. Fuck. Im Vorgespräch, was wir diesmal weggelassen haben. Für euch, meine Damen und Herren, dass ihr gleich voll gerne losschauen könnt. Ja, übrigens, mein Name ist übrigens Missy. Missy Powers. Hallo Missy, mein Name ist Robert. Robert Ryder. Cool. Das Ryder steht für Reiten. Du verstehst, was ich meine. Benimm dich. Du weißt, ich bin gerade momentan ein bisschen knapp bei Kasse, aber für einen Ritt immer zu haben, wie wär's, wenn ich dir die Nacht deines Lebens besorge oder dich richtig bediene und bezahle das aber später. Ich muss dann nochmal mein Geld holen, das habe ich noch auf meinem Zimmer. Nein. Fuck. Hast du eine Idee, wie ich hier ein bisschen an Geld kommen könnte? Hast du vielleicht, gibt's hier vielleicht einen Job? Für Leute, die Geld brauchen. Süßer, komm einfach wieder, wenn du Geld hast. Ich habe keinen Bock auf so einen Kram. Ich muss verdienen, verstehst du? Okay, meine 15 Kinder wollen essen. Okay, Missy, muss man sagen, Missy, das Freudenmädchen, ist definitiv kein Mädchen mehr. Okay. Ist echt ausladen. Und weißt du, Missy, ich habe gehofft, dass ich von dir den feuchten Orden bekommen kann. und vielleicht ein bisschen ausprobieren kann. Aber es tut mir leid, ich bin wirklich zu knapp bei Kasse und das nächste Mal, I will miss you, Missy. Aber wir werden uns wiedersehen. Ich komme nochmal vorbei, wenn ich bei Penny war. Und Gott. Und genug dabei habe. Und bis später, Missy. Tut mir leid. Mach's gut, Süßer. Vielleicht beim nächsten Mal. Und sie geht zum nächsten. Okay. Sie ist wirklich super unwählerisch. Gut, sehr gut. Ich streiche mir nochmal so kurz über die Stirn und denke so, zum Glück habe ich kein Geld dabei. Weil einerseits... Jack, der Tripper. Einerseits wäre es ein bisschen räudig gewesen, aber ich bin halt auch nur ein Mann. Und also das denke ich zu mir selbst gerade. Man hat seine Bedürfnisse. Und man hat seine Bedürfnisse und ja. Manchmal kann man nicht Nein sagen. Okay, ich setze mal meinen Weg fort zu dem nächsten Tisch, von dem ich denke, da sitzen einigermaßen normale Dudes oder Dudettes. Und versuche mich mal dazu zu setzen, sag ich mal. Ja, du landest in einem Haufen Matrosen, die relativ noch fit sind. Es ist ja erst kurz vor 9. Und schauen dich ein bisschen komisch an, trinken dann weiter. Okay, ich setz mich einfach mal dazu und guck so an, lächeln mal in der Runde so. Ahoi, ihr Seematrosen. Na, was macht ihr hier so? Wart ihr unterwegs? Oder was gibt's gerade so? Schmeckt's? Hallo, wie geht's euch? Ich bin so ein bisschen peinlich berührt, merkt man so. Ja. Die Jungs schauen dich an und trinken weiter. Okay. Sie nehmen dich gar nicht ernst. Okay, ich stehe wieder auf, ich gehe weiter. Okay. Ich stehe wieder auf und sage, gute Fahrt. Sie fangen an mit Tuscheln. Okay. Ich gehe mal weiter. Ich guck noch mal, ob mir irgendeine Person auffällt im Raum, die möglichst gesprächsbereit aussieht, sag ich mal, für einen Stranger? Nö. Okay. Gibt's nicht. Dann werde ich mal die Kneipe verlassen. Du verlässt die Kneipe. Okay, ich gehe raus. Ich muss dazu sagen, nee, das ist quasi ein Straßenblock. Ach so. Das ist quasi ein Straßenblock. Das wäre das Gebäude. Nee, das ist, ich habe hier keine Gebäude verzeichnet. Das ist eine große, siehst du ja, eine große, das ist alles Wasser. Mhm. Eine große. Deine Unterkunft ist übrigens hier vorne. Auch in Wassernähe. Okay. Nur, dass du Bescheid weißt. Jetzt hab ich's erstmal gecheckt. Das ist halt so Wissen, das muss ich dir einfach geben. Mhm. Na? Okay, ich verlass mal die Kneipe. Jawohl, du siehst. Und ja, guck mich mal um. Und du verlässt die Kneipe halt. Du verlässt die Kneipe und bist auf der Straße. Super ruhig. Du bist an der Straße, du kommst raus und das ist eine schmale Kopfsteinpflasterstraße mit einer Wehrmauer, wo so Gaslaternen drauf sind, die sind schon an, der Nebel zieht schon langsam ran und du hörst trotzdem das Meer. Meer. Das Meer. Ich denke mir innerlich, Merde. Merde. Das Meer ist verdammt stark. Ich habe es vermehrt. Ich hoffe, hier finde ich mehr schöne Dinge hier draußen, denke ich mir. In der Ferne siehst du, wie an den, trotz des aufsteigenden Nebels, wie verschiedenste Lasten von großen Schiffen entladen werden mit Kränen und wie die Leute ihres letzten Tagewerks immer noch nachgehen. Gerade der Hafen, der lange in Arbeit ist. Ich schaue mir mal so die Gebäude an, so an der Gebäudefassade, sag ich mal. Was sind also da so für Gebäude? Du befindest dich im ältesten Teil des Hafenbezirks. Mhm. Es sind sehr kleine, gedrungene Häuser mit relativ schief, mit kleinen Fensterchen, groß, also viel, so typisch englische Fensterfronten, die so viele kleine Gläser sind, die alle mit Holz, wie sagt man, Streben verbunden ist, schemenhaftes Licht dadurch. Du siehst im Pub selbst, was ja selber gerade drin ist, reges Treiben, es ist und relativ wenig Menschen aber auf der Straße. Also es sind welche da, aber doch relativ wenig. Ich werde mal zum Hafen gehen, also dort, wo sie gerade entladen. Ja. Einfach mal da so hinschlendern und gemütlich und mal gucken, ob ich da den ein oder anderen Hafenarbeiter antreffe. Also du kannst jetzt, wenn du vor dem Ding stehst, nur nach links und nach rechts gehen. Ja, genau. Weil wie gesagt, das so eine Keimauer ist, so eine Mauer, die dann nochmal den richtigen Hafenbereich nochmal trennt. Ach so. So, das ist quasi das ist natürlich eine Straße, eine Mauer. Du müsstest jetzt halt nach links und nach rechts gehen, auf so eine Treppe zu kommen. So. Mhm. Und dann, das ist dann quasi wie eine kleine Etage tiefer, so. Mhm. So wie so ein halbes Stockwerk, was dann tiefer ist und das ist dann auf Steghöhe und dort ist dann der richtige Hafenbetrieb. Mhm. Na, da gehe ich mal zur nächsten Treppe, die mir jetzt am nächsten gelegen ist, links oder rechts, und gehe mal runter zum Hafen. Ja. Du gehst runter zum Hafen, als über dir ein Entladekran durch den Nebel schwenkt, das anmutet im Nebel wie ein prähistorisches Lebewesen. Auf einmal löst sich ein Seil und eine Kiste fällt fast auf dich drauf. Ich guck nach oben. Fuck! Du hörst nur aus der Ferne den Kran. Ah, die fällt neben mich, ja, die Kiste. Ja, also ich kann erkennen. Durch meinen. Ganz knapp, du gehst quasi drunter hindurch und quasi kurz nachdem du sie schwenkst, so über dich drüber, und dann fällt sie runter. Okay. Und ich schreie erst nach oben. Du Arschloch! Hast du mich nicht gesehen? Man muss dazu sagen, der Kranführer ist ein Gastarbeiter und er versteht dich nicht. Du Hong Kong Asshole! Ruf ich hoch. Er kommt nach unten, schaut sich die zertrümmerte Kiste an und dreht sich um und sucht Hilfe. Okay. Ich guck mal bei der gerade zerstörten Kiste, ob ich erkennen kann, was da so drin ist. In der Kiste, also die Kiste ist zertrümmert und du findest verschiedene Gegenstände. Zum Beispiel ein Lederstück, was für dich kleidungsartig anmutet. Exkremente, Nahrungsreste, Knochen, geschnitztes Holz, also ein geschnitztes Holzstück, was beschädigt ist und was quasi so zusammen war und dann auseinandergebrochen ist. Ich stecke mal meine Nase tief rein in die Kiste, versuche zu erschnüffeln, ob ich noch irgendwas anderes, ob ich sehr ungewöhnliche Düfte noch außer den Exkrementen und sowas riecht noch nach, wahrnehme. Noch nach Schweiß und nach Scheiße. Und Scheiße. Das ist anscheinend aus Stroh und Scheiße. So, ich denke mir noch so innerlich. Verdammt. Du riechst noch. Da hat jemand ganz schön fett geschissen. Ganz ungewöhnliche Gerüche. Nach. Mach mal auf Riechen. Mach mal eine Würfelprobe auf Riechen. Ich habe da 80 auf Riechkolben. Auf Riechkolben. 100. Scheiße. 100. Das ist ein Fehlschlag. Also es riecht nach gebratenem Frühstücksbacon. Lecker, denke ich mir. Und sag mir, ach, gefrühstückt habe ich schon. Ist ganz schön spät mittlerweile auch. Ich gehe mal weiter. Du wirst angehalten. Ja. Von einem bärtigen, hageren Mann. Du erkennst sofort, du hörst einen Pfeifen. Einer Trillerpfeife, ein Polizist. Oh. Dadurch, dass du, also du bist Detektiv, du weißt einfach, was der für einen Rang begleitet. Ein Constable. Mit einem gezwirbelten Schnurrbart. Er ist sehr jung und wirkt unerfahren, hat eine bleiche Haut, ist dafür aber sehr gepflegt. Okay. Er spricht dich an. Was ist hier geschehen? Constable, also Sie müssen verstehen, Robert Ryder, mein Name. Wer? Robert. Sie können mich auch Herr Ryder nennen. Oder ganz kurz, Rob Ryder. Ich lächle ihn so an, zwinker ihn zu. Rob Riddle. Jetzt habe ich es erst verstanden. Sag, ey. Jetzt habe ich es gerafft. Rob Riddle ist der spürt bitte Snooze. Dille Riechkolben, Spürnase, Rattle. Okay, und ich sage ihm, ich war hier einfach nur spazieren am Hafen, wollte die Märkte aufnehmen und einfach mal ein bisschen schauen, wie es so ist. Plötzlich aus dem Nichts, wie ein prähistorisches Wesen, schwenkte dieser Kran über mir, als löste sich dieses riesengroße Geschenkpaket aus Holz, löste sich und schlug neben mir auf. Ich bin nochmal mit meinem Leben davongekommen. Das war meine Geschichte bis jetzt. Ich habe aber mit der ganzen Sache, mit diesem Sachverhalt eigentlich gar nichts zu tun. Ich war nur ein unschuldiger Passant, der hier zufällig lang lief und sich die Gegend angeschaut hat. Okay. Also der Constable, ja. Schaut sich nochmal die, haben Sie hier irgendwelche Dinge gefunden? Irgendwas? Haben Sie hier, nochmal. Ich möchte gerne Ausweispapiere haben. Können Sie sich ausweisen? Oh, ich durchsuche so meine Taschen. Hol die Uhr raus. Klapp sie auf. Schon zu spät. Mach sie wieder zu. Klapp sie wieder zu. Ich habe leider meine Ausweisdokumente in dem anderen Mantel gelassen. Mr. Constable, also, es tut mir leid. Brooks, mein Name. Freut mich. Constable Mr. Brooks. Mr. Constable Brooks. Also du merkst auf jeden Fall, würfel mal auf Menschenkenntnis. Hm? Wenn du möchtest. Also. Ja, nee. 16 habe ich da. 86. Okay. Ich bin noch nicht ganz angekommen im Game. Ja. Ja, macht auf dich auf jeden Fall einen richtig, richtig erfahrenen, selbstbewussten Eindruck. Ja, mein Herr. Na, bleibt mir wahrscheinlich nichts anderes übrig. Er greift schon an seinen Knüppel, als sie mit auf die Wache zu nehmen. Mr. Ryder. Aber Mr. Privatdetektiv wollen Sie sein. Mr. Constable Brooks. Ja. Wir sind doch beide Gentlemen. Und. Wie war? Und wissen, dass Gentle auch so gelebt werden sollte. Und wir sind doch beide erwachsen genug, um diese Sache... Ich habe gesagt, wir gehen nicht in ihr Domizil, sondern in... anders zu klären, sage ich mal. Wie wär's? Ich sehe, Sie sind sehr klein. Ja, das stimmt. Aus welchem Zirkus sind Sie ausgebrochen? Aus dem Cirque de Schnauze. Aus der alten Schnauze, M.U. Cirque de Schnauze. Und ich mach schnell noch ein R dran, Schnauzer. Hast du mich nicht zu beleidigen? Ich habe einen leichten 3-Tage-Bart. Okay, okay. Und du hast ja schulterlanges Haar. Genau, schulterlanges schwarzes Haar. Genau. Ich bin Mr. Brooks. Ich bin nicht aus einem Zirkus ausgebrochen. Meine Körpergröße ist leider so. Und ich bin so gewachsen, könnte man sagen. Ich kann nichts dafür, aber ich denke, ich kann Ihnen sehr nützlich sein für die Ermittlungen von der einen oder anderen Tatsache, die hier vielleicht vorliegt. Und ein Zwerg? Ich kenne übrigens auch Ihren Vorgesetzten und ich denke, der würde nicht erfreut darüber sein, wenn Sie mich jetzt mitnehmen würden. Das könnte... Ich möchte, dass du auf Lügen wirst. ...dienstliche Konsequenzen für Sie haben. Auf Lügen. Was habe ich denn investiert? 50. Sag's an. Was ist denn das? Eine 60? 68. 68. Ja, Herr Ryder, leider höre ich an Ihrem Akzent, dass Sie nicht von hier stammen. Woher wollen Sie denn bitte meinen Vorgesetzten kennen? Darf ich fragen, erkenne ich da einen leichten Londoner Schmäh? Sie sind ein sehr intelligenter Mann, Mr. Brooks. Ja, Mr. Brooks hat eine sehr große Karriere vor sich. Und ich rede von mir in der dritten Person. Kennen sich gut aus. Das erinnert mich an einen Fußballspieler, der noch nicht geboren wurde, Oliver Kahn genannt. Das passt ja zum Hafen gerade. Der Titan. Der Titan. Mit Doppel-T. Und Gott. Oh, ich muss mir was ausziehen. Ich bin so aufgeregt. Der sich der sich sehr gut auskennt mit der Welt und Frauen. Und ich denke, Sie sind auch ein weitgereister Mann, der sich mit Frauen gut auskennt. Und tja, ich war der Beste meines Jahrgangs. Ich bin tatsächlich aus London, Sie haben recht. In der Polizei School of Plymouth. Ich bin zwar, mag zwar unerfahren sein, aber ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Die haben Sie verdammt gut gemacht. So, und jetzt kommen Sie bitte mit, mein Herr. Ich gehe mit ihm mit. Hätte ich jetzt nicht, aber. Ja. Ich habe gerade überlegt, ob ich mich rauswinde und dann dachte, ey komm, ich würfe heute so scheiße. Ich gehe jetzt mit. Okay. Als ihr die Treppe passiert, ihr geht wieder auf die Straße von vorher, hört ihr auf einmal in der Ferne einen Schrei. Das war eine Hupe, oder? Ich habe jetzt keinen Schrei als Soundfall rausgesucht. Und ich muss mal schnell das Meer ausmachen. Kleinen Moment. Ich mach mal das an. Das ist halt schwierig, wenn du alleine bist. Du musst halt alles parallel machen. Bist wie so ein DJ für 5 Sachen. Trittst auf 5 Floors auf gleichzeitig. Kommt. Ja, ihr hört einen Schrei. Oh mein Gott! Mr. Brooks! Sie folgen mir. Haben Sie das gehört? Wir müssen da unbedingt hin. Sie folgen mir. Man hört, er benutzt seine Trillerpfeife. Das war wieder die Autohupe. Und er biegt in eine dunkle Straße ein. Ihr wartet jetzt ungefähr hier. Und biegt hier oben rein. In die Harbor Lane. Harbor Lane. Die Harbor Lane. Ich versuche ihn noch ein bisschen zu bequatschen und sage so, Mr. Brooks, haben Sie diesen Schrei vernommen? Natürlich habe ich ihn vernommen. Sind Sie sich bewusst, dass wenn dort jetzt ein Mensch, eine Frau vermute ich, in Not steckt und wir jetzt einfach weitergehen und diesen Weg, ich weiß gar nicht, wo mein Akzent herkommt, aber ich bin der Meinung... Sie sind nicht aus den Kolonien, tun Sie nicht so. Ich bin der Meinung, dass die Frau geschrien hat. Und ja, Sie haben recht. Manchmal neige ich zu Dialekten und Akzenten. Ich bin ein Mensch, der sich gerne anpasst. Und anfasst? Habe ich richtig gehört? Anfasst, Sie haben richtig gehört. Kommen Sie mit, Zwerg. Beziehungsweise selbst. Und ich bin der Meinung, wenn wir da jetzt nicht hingehen, dann könnte es passieren, dass dort jemand vielleicht, dass einem Menschen, einer jungen Lady, die vielleicht ihre zukünftige werden könnte, Mr. Brooks, wenn sie ihr Held sein würden in diesem Moment, dass wir diese Frau alleine lassen, dass ihr Schlimmeres widerfährt und sie vielleicht ihrer Dienstpflicht nicht nachgekommen sind. Und stattdessen einen unschuldigen Detektiven, der ihnen vielleicht in zukünftigen sie Ermittlungen weiterhelfen könnte. Mir. Ich komme mit. Okay. Er hat schon seinen Knüppel gezogen und ihr rennt in die Harbor Lane. Dort steht eine Frau. Aufgeregt, aufgelöst. Vor ihr liegt etwas. Was liegt da, sehe ich? Ich hole schon mal meine Lupe raus, schon mal so. Auf der Straße neben der schreienden Frau liegt etwas auf der Straße. Jetzt muss ich aber noch mal was fragen. Keine kleine Frage. Und dieses Pfeifen kurz. Das ganz untypische Geräusche für eine Harbor Lane, ne? Also in der Stadt eigentlich, aber egal. Du hast ja vorhin Gegenstände gefunden. Was ist denn mit denen? Du hast nichts zu denen gesagt. Ich habe nichts mitgenommen, ja. Das stimmt, ja. Hast du nichts mitgenommen? Ich wollte keine Exkremente mitnehmen. Okay. Ich weiß, es waren noch andere Sachen dabei, aber ich hab jetzt bewusst nichts mitgenommen. Okay. Ja, wie gesagt, die Frau steht auf der Straße. Es liegt eine schlimm zugerichtete menschliche Gestalt mit einer Menge Blut auf der Straße. Die Frau ist völlig die tickt völlig aus. Sie schreit immer noch und schreit und schreit und schreit. und schreit. Und auch Constable Brooks, dessen Fassade, dessen aufgesetzte Fassade zu bröckeln beginnt, bröckelt ebenfalls in Form eines gekonnten Würfelhustens in die Ecke, in eine Ecke, in eine dunkle Ecke der Harbor Lane. Ich drücke ihm noch einen Spruch. Mr. Constable, so, Sie haben wohl noch nie eine Leiche gesehen. Sie werden noch genug Erfahrung damit machen. Ich schaue mir mal die Sache... Ich habe letzten Sommer abgeschlossen. Ich schaue mir mal die Sache genauer an. Also ich meine nicht Ihre Kotze. Kommen Sie erstmal wieder zu sich. Sehr witzig. Sie Arschloch. Und bewege mich Richtung Leiche. Ich kümmere mich um die Frau hier. Beruhigen Sie sich doch. Okay, und ich gehe zur Leiche. Ja. Und schau mir die Leiche an erstmal. Also versuch mal einen Überblick zu verschaffen, erstmal wie die Leiche aussieht, sag ich mal. Ja. Dieser Mensch, der da liegt, offensichtlich männlich, denn grauer Backenbart, ist sehr schlimm zugerichtet. Du siehst, es ist eine durch, es ist ein Loch in der Bauchhöhle gerissen. Mhm. Du siehst, ich bin mir zu schlecht, nein. Du siehst, die Kleidung ist gerissen teilweise, ein feines Hemd ist aufgerissen und die Bauchhöhle ist geöffnet. Ein schreckenverzerrter Blick ist in der Leiche noch zu entdecken. Wie ein erstorbener Schrei ist auf seinem Gesicht zu sehen. Das Gesicht ist intakt und er trägt edle Kleidung. Ich versuche mal mit meinem pathologischen Wissen mal noch zu gucken, ob ich noch irgendwas erkennen kann, sag ich mal, wundenmäßig, sag ich mal, was mir vielleicht noch einen zusätzlichen Hinweis verschafft, sag ich mal, über die Todesursache oder sonstiges. 13. Wie viel hast du auf Pathologie? Ich habe 30. Okay, also kein Crit. Das ist das erste Mal, Leute, dass ich heute mal treffe. Jetzt ploppt ein Achievement auf. Würfelhusten. Du siehst auf jeden Fall auf den ersten Blick, dass Organe fehlen. Mhm. Und das gerissen wurde. Mhm. Du siehst an den Wundrändern, dass gerissen wurde. Kann ich erkennen, ob irgendwelche Krallenspuren oder sowas dran sind oder sonst was? Also ob das größere Krallen waren wie von einem Raptor oder sowas? Du kannst auf jeden Fall, du bist ja nicht ganz sicher, weil das wirklich wie als hätte einer richtig durchgequirlt ist. Du siehst, dass so ein bisschen gulaschmäßig. So ein bisschen gulaschmäßig. Und du siehst, dass bestimmte, also dass Organe fehlen. Okay. Okay, das notiere ich erstmal innerlich für mich. Ich würde die Leiche mal untersuchen, also die Taschen untersuchen. Ja. Was er noch so bei sich trägt, sag ich mal. Ja. Ich habe noch ein paar Details vergessen. Okay, dann auf dem, Entschuldigung, ich habe dir recht. Mir ist immer Gedankenkopf aufgeschrieben. Mhm. Ein Monokel liegt noch zersprungen auf dem Kopfstellenpflaster mit Blutstropfen daneben. Der Zylinder ist vom Kopf gefallen und liegt daneben. Gut. In den Taschen findest du eine Geldbörse mit 3 Schilling, Ausweispapiere, ein Taschentuch mit Initialen und weiße Handschuhe und einen Brief. Ich würde mir den Brief mal anschauen. Du hast den Brief in der Hand. Ihn öffnen. Oder was steht denn überhaupt auf dem Brief erstmal? Nichts. Gar nichts? Gar nichts. Ich würde den mal öffnen. Du öffnest den Brief. Gekonnt mit meinem geheimen Messer. Zack. Würfel mal bitte auf geheimes Messer. Nein. Langsam aufschlitzen. So. Nee, das Brief öffnen wirst du schon den kriegen. Ja. Ich wollte nur mein Messer schon mal ins Spiel bringen. Ja. Das weißt, ich habe es noch. Ja. Ja, also ich öffne den Brief und schau mal rein, was drin ist. Der Tod. Im Brief ist, also es ist eine kurze Notiz, ein Brief. Also wirklich nicht ein Brief, sondern wie ein Zettel. Ach so, okay, gut, da habe ich dich falsch verstanden. Ich dachte wirklich ja mit Umschlag und sowas. Na, es ist ein, ja, das ist ein Umschlag und da drin ist. Einfach nur ein Zettel. Also, es ist ein gefaltetes Blatt eigentlich, mit einem Siegel, und einem, so ein, es ist halt ein Brief, bloß halt nicht in einem Brief, in einem Kuvert. Okay, gut. Ja, dann, ich öffne den mal. Und schau mal, was drin steht. Kannst du lesen? Ich denke, als Detektiv, ja. Kleiner Schatz. Geschätzter Freund Williams. Ich bin nicht in der Lage auszudrücken, wie sehr ich auf den heutigen Tag hinfieberte. Ich schicke Evans, um die Lieferung entgegenzunehmen. Er wird sich um den Transport nach Sanders Haus bemühen, so dass ich mein neuestes Exponat, nach Sanders Haus bemühen, so dass mein neuestes Exponat meine Sammlung vollendet. Unterschrieben mit Reginald Sanders. Also wo ist er das hin? Sanders Haus. Achso, Sanders Haus. Okay, ja, alles klar. Okay. Wie war der Name von dem Typen? Evans. Ach, Evans. Evans. Nee, ich denke, da will Evans bemühen wegen dem Transport. Evans ist der, der die Lieferung entgegennimmt, und Williams ist der Angesprochene. Williams. Genau, der Name hat mir noch gefehlt. Okay, ich schaue mal auf dieses Taschentuch. Ja. Und nach den Initialen. Die Initialen sind RS. RS? RS. Achso, okay. RS. RS. Ja, es sind so Initialen halt. Hm. Es ist sehr edel, es ist weiße Seide. Hm. Okay. Wie heißt er? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Brooks. Der ist noch in der Nähe mit der Frau? Der ist noch da, der versucht die Frau zu beruhigen. Okay, die schreit noch? Die schreit nicht mehr, er hat sie beiseite genommen, er hat sie ein Stück von der Leiche weggenommen, etwas separiert davon, so dass sie nicht mehr direkt hingucken muss, und er ist noch da. Das Taschentuch, ist das unbenutzt? Das Taschentuch ist unbenutzt. Okay, gut. Ich nutze trotzdem meine Riechkolbenfähigkeit, um mal dran zu schnüffeln am Taschentuch, ob mir da irgendwas auffällt. Vielleicht Chloroform. Nein. 18. Ich habe 80 drauf. Es riecht nach sehr teurem Parfüm. Okay, gut. Gut, das könnte ich mir fast denken. Was Exotisches. Mhm. Ja. Okay, gut. Ich gehe mal rüber zu Brooks und der Dame. Ja. Und sage zu Brooks erstmal, Mr. Brooks, ich habe hier ein paar interessante Sachen gefunden. Der Verstorbene. Er dreht sich rum, denn er hat zwischendurch sich mal die Leiche angeguckt. Hm? Schaut dich in Panik an, zittert. Achtet drauf, dass die Frau nichts hört. Und sagt, er ist zurück. Es ist er. Der Ripper. Der Ripper ist zurück. Meinen Sie? Und hat Angst. Und du siehst wirklich, er ist komplett in sich zusammengebrochen. Versucht irgendwie noch Form zu wahren, aber er kann es nicht. Er hat Panik. Mhm. Man muss dazu sagen, die Ripper-Morde haben das Land in Atem gehalten. Mhm. Mr. Brooks, ich verstehe Ihre Panik, aber wir müssen jetzt für einen Moment versuchen, unsere Gedanken beisammen zu halten. Ja. Und versuchen, die Sachen, die wir hier vor uns sehen, ja, diese Tatsachen gekonnt in ein Bild einzufügen. Ja. Wissen Sie, ich habe... Ich hole Hilfe. Ich gehe Hilfe holen. Okay, dann gehen Sie los. Ich gehe Verstärkung holen. Mr. Brooks. Und der rennt weg. Und ich nehme die Dame mit. Mr. Brooks, lassen Sie die Dame da, bitte. Ich muss noch kurz... Ich muss mich okay, kurz mit der Lady unterhalten. Passen Sie bitte auf. Okay. Okay, Mr. Brooks, ich warte hier, bis Hilfe da ist. Beeilen Sie sich, aber laufen Sie nicht zu schnell, nicht, dass Sie noch stolpern und auch noch versterben. Machen wir so einen trockenen. So. Ja. Er ist super aufgeregt. Er ist zurück, das kann nicht wahr sein. Und geht. Okay, ich wende mich der Dame zu. Ja. Sehr. Schaue sie erstmal an. Sie tupft sich sanft ihre Tränen. Ihre Tränen von den Wangen. Mrs. Ich weiß nicht, wie Sie heißen. Ich bin Rob Ryder. Guten Tag. Beryl, mein Name. Sie können mich Rob nennen. Denn ich bin der Richtige für diesen Job. Und wie war Ihr Name? Ich hab's gesagt. Mrs. Beryl. Beryl. Das ist ein wunderschöner Name, Mrs. Beryl. Ich kannte mal einen Daryl. Der war ein guter Freund von mir aus London. Aber jetzt sind wir hier. Ich versuche die Situation so ein bisschen fremdschämig, bisschen zu entspannen, sage ich mal, durch dumme Witze. Ja, wenn Sie noch ein Taschentuch brauchen, der Verstorbene hat auch eins bei sich. Oh mein Gott, wie geschmacklos sind Sie denn? Oh, Verzeihung, ich neige dazu, in schlechten Situationen schlechte Witze zu reißen und sie mit schwarzem Humor anzureichen. So schwarz wie der Tee in London, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und versuch so ein bisschen zuzuzwingen, dann wird er so die Sache wieder zu retten. Ihre unmögliche Art. Das schickt Sie überhaupt nicht. Haben Sie mal ein bisschen Respekt vor diesem armen Geschöpf. So schlimm zugerichtet. Aber Mrs. Beryl, ich fühle mit Ihnen. Ich habe mir die Leiche schon genauestens angeschaut. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin Privatdetektiv. Sie haben genau den richtigen Mann vor sich. Ich sehe vielleicht nicht so aus. Aber ich habe ein großes Wissen angereichert über die Jahre. Ja, und Ihr Wissen scheint wahrscheinlich das Einzige zu sein, was irgendwas mit Größe zu tun hat. Nicht nur das. Was gemeint, du wirst die ganze Zeit gedisst. Und ja, das war mir auch schon bewusst, dass ich die Körpergröße gewählt habe. Ich hoffe nur, sie wird mir irgendwann noch nützlich sein im Abenteuer. Und sage zu ihr, Mrs. Barron. Ja. Ich habe sie beschossen. Miss. So viel Zeit muss sein. Verzeihen Sie, ist recht jung, 24, rothaarig, Sommersprossen, recht attraktiv. Sie hat ein Taschentuch, wie gesagt, in der Hand. Aber du siehst gleich, der Stand ist ein anderer als bei der Leiche. Bei der Leiche, um dann nochmal kurz drauf zurückzukommen, ja. Was schätze ich da ein, was die für einen Stand hatte oder hat? Naja, das musst du mir ja sagen. Du bist der Privatdetektiv. Du bist der Privatdetektiv. Also, Ja, der wird auf jeden Fall aus reichem Haus irgendwie so ein Diener sein oder sonst was, vermute ich. Ja, siehst du. Geht doch. Gut. Okay, ja. Einmal nicht nachgedacht. Dreimal nachgedacht, perplex. Ich sag zur Frau. Soll ich noch eine Kanne Tee machen? Zu Miss Beryl. Oder eher nicht. Gerade erstmal nicht. Also ich erstmal nicht für meinen Teil. Ich sag zu Miss Beryl, Miss Beryl, können Sie mir genauere Angaben, das wäre sehr wichtig, um diesen Fall aufzuklären, können Sie mir genaue Angaben dazu machen, wie Sie diese Leiche aufgefunden haben? Ja, also ich bin um die Ecke gekommen. Also ich hab einen derben Akzent. Ich bin um die Ecke gekommen und sah da was schemenhaft liegen, etwas war ein Schatten, ist irgendwas, ist weggerannt und dann sah ich da rot und ich meine, Sie sehen ja, es ist recht dunkel hier, ich sah da ein bisschen rot und bin dann näher rangegangen, ich dachte, wir hatten da irgendwie einen Seesack verloren oder so und auf einmal sah ich, was es war. Die Gestalt, die Sie gesehen haben, können Sie noch irgendwelche Angaben? Sie haben nur eine dunkle Gestalt gesehen. Können Sie mir noch Angaben machen, ob es zwei Beine hatte, diese Gestalt? Ja, also ich hatte es so schnell, aber es ist schwer zu sagen. Es bewegte sich. Ich sah mehr oder weniger nur, wie es aufsprang. Es war verdammt schnell. Okay, Miss Beryl, das hat mir schon sehr gut geholfen, sehr weitergeholfen. Wissen Sie, es ist normal in solchen Situationen, ich versuche Sie ein bisschen zu beruhigen im Gespräch. Miss Beryl, es ist normal, dass in so einer Situation gerade, Sie haben auch sehr große Panik verspürt und es waren wenige Momente, in denen Sie wahrnehmen konnten, was da weggerannt ist und sowas. Es ist ganz normal, als Zeugin sich nicht genau an den Sachverhalt erinnern zu können. Ja, ich dachte ja erst, wie gesagt, es wäre ein verdammt schneller Seemann oder so. Aber, also wie gesagt, als ich näher kam, sah ich. Jetzt gibt's erstmal einen schönen Whisky Soda. Ja, ich sah, das war kein Seesack oder so. Das war ein alter Sack. Ein aufgerissener alter Sack. Jetzt sprechen wir in meiner Sprache, Miss Beryl. Du kannst das dann auch für Wasser benutzen, ja, wenn du möchtest, ne? Miss Beryl, kennen Sie den Toten irgendwoher? Nein, ich kenne ihn. Nein, der ist mir voll. Also ich habe den noch nie gesehen. Ich meine hier, Plymouth ist eine recht große Stadt. Mhm. Ich bin auch erst seit ein paar Tagen hier. Wo stammen Sie her, Miss Beryl? Ich bin von einem kleinen Landstrich weiter westlich von hier. Was hat Sie in die Stadt getrieben, wenn ich fragen darf? Arbeit. Ich habe eine Stelle angenommen im ehrwürdigen Haus Pilaster. Ein Bankhaus, die hier eine kleine Niederlassung hat und ein Teil der Familie lebt hier. Ich denke, das Bankhaus Pilaster in London ist Ihnen, denke ich mal, ein Begriff. Sie haben recht, also ich bin kein Mann von wenig Wissen, wie Sie wissen. Und und natürlich kenne ich mich aus mit den Gegebenheiten hier in diesem Ort. Auch wenn ich auf der Durchreise bin. Aber Sie sind eine sehr interessante Frau und ich danke Ihnen bisher schon für Ihre Angaben. Ich möchte Sie bitten, diesen Tatort nicht zu verlassen. Ich möchte diese Leiche nicht wiedersehen, ehrlich gesagt. Ich werde mich hier ein bisschen im Hintergrund halten. Bitte seien Sie mir nicht böse. Ich versuche mich zu beruhigen. Ich möchte, dass... Dieser Tag hat mein Leben für immer verändert. Mrs. Beryl. Halten Sie mich. Sie sind eine starke Frau. Und wissen Sie, ich habe auch, wenn ich nicht so aussehe, verdammt starke Arme. Lassen Sie mich diese nutzen, um sie fest in den Arm zu drücken. Ich glaube, das schickt sich leider nicht. Mein Ruf, Sie verstehen, mein Ruf als Hausmädchen kann mich meine Stellung kosten. Interessantes Wort, Stellung. Lassen Sie uns weiter darüber diskutieren, Miss Beryl. Sie kleiner Perverse. Oder sollte ich sagen, Miss... Ich kann überlegen, ob mir was Besseres einfällt. Miss Ferkel? Nee, okay, Miss Beryl, dann schauen Sie sich einfach diese Leiche nicht länger an. Ich kann Ihre Empörung und Ihre Trauer vollkommen verstehen. Und ich denke, Sie sind eine sehr wichtige Zeugin für diesen Fall, um das aufzuklären. Und Sie haben mir schon sehr geholfen. Und ich denke, den Kollegen von der Polizei werden Sie auch sehr helfen können. Aber ich habe nun noch ein paar Sachen zu erledigen und gehe noch schnell zur Leiche und hoffe, dass sie sich gerade wegdreht, weil sie ja die Leiche eh nicht sehen will. Sie dreht weg, ja. Sie hat sich zurückgezogen. Geh noch mal schnell zur Leiche, weil ich keinen Bock habe auf den Knast. Ich danke Ihnen, Mr. Ryder. Falls der Kollege Brooks doch noch mal sich das immer noch mal überlegt. Geh ich noch mal schnell zur Leiche und nehme diesen fucking Brief, das Taschentuch mit? Ja. Brauchst du noch was? Ja. Ausweispapiere? Ja, komm, ich nehme alles mit. Scheiß drauf. Geldbörse mit 3 Schilling? Das könnte ich gebrauchen, ja. Ja. Ich mach einen kompletten Privat. Weiße Handschuhe? Privatdetektiv heißt auch, ich beanspruche alles für mich privat. ich bin... Warte, das schreibe ich mir mal alles auf. Weiße Handschuhe. Das ist gut. Das ist sehr gut. Brief. Geldbörse mit 3 Schilling. Ausweispapiere. Taschentuch. Mit Initialen RS. Weiße Handschuhe und den Brief. Meine Karte gucken. Nee, das ist nicht die Karte. Ich habe ja auch noch eine Karte für mich. Schon, dass die ganzen Orte verzeichnet sind. Okay, ich steck das alles ein. Mhm. Heimlich. Ja. Brauchst du ja nicht mal, die sieht ja keiner. Ist ja keiner da mehr. Ja, ich wollte gerade sagen, ich schaue mich nochmal um, ob mich irgendjemand gesehen hat, aber wenn du das jetzt schon sagst, hat sich das erübrigt. Ja. Ich gehe doch nochmal ganz schnell zu ihr, zu Miss Beryl. Ja. Sag, Miss Beryl, können Sie mir zufällig, eine letzte Frage. Ja. Können Sie mir zufällig, danach lasse ich Sie in Ruhe, bitte warten Sie auf die Kollegen. Das ist immens wichtig, um diesen Fall abzuschließen. Ich habe alles so belassen am Tatort, wie es ist. Die Kollegen werden alle Hinweise unverändert vorfinden. Okay, Mr. Ryder. Und ich schäme mich dabei nicht innerlich, denke ich mir. So, sie glaubt dir, sie ist so unter Schock. Sie glaubt dir gerade alles. Sie ist einfach nur dankbar dafür, dass sie gerade nicht alleine durch die Situation durch muss. Und das ist schon noch, ist psychologisch nochmal was anderes, vor der Polizei zu stehen, anstatt jemand, der in Zivil gekleidet ist. Genau. Und ich frage Sie noch, Miss Beryl, können Sie mir zufällig Angaben über das Haus Sanders machen? Oder haben Sie schon mal von Reginald Sanders gehört? Wie ich Ihnen sagte, ich bin seit ein paar Tagen hier in Plymouth, in McLennan, meinem kleinen Dorf, das einen sehr untypischen Namen für seine Region hat. Ich bin gerade erst hergekommen. Ich bin neu. Ich kenne mich hier nicht aus. Es tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Okay, vielen Dank, Miss Beryl. Ich werde Sie nun, also ich habe noch wichtige Termine, hole so langsam meine Taschenuhr raus, gucke mal drauf. Oh, schon zu spät. Es ist mittlerweile. Ja, stimmt, wie spät ist es eigentlich? Es ist mittlerweile. Wenn ich drauf gucke. 21.40 Uhr, würde ich sagen. Ich hätte mal auf die Uhr gucken müssen zum Todeszeitpunkt. Das ist natürlich. Mist, verkackt. Wie spät ist es jetzt? 21.40 Uhr circa. 21.40 Uhr habe ich den Tatort verlassen. Mhm. Okay. Was würde ich schätzen, wie lange das gedauert hat? Kann ich das einschätzen als Privatdetektiv, wie lange mich dieses ganze Gespräch hier... Ja, das habe ich in der ganzen Hektik wahrscheinlich gar nicht gecheckt. Mhm. Das hätte ich gleich machen müssen. Okay, gut, ich verlasse den Tatort in die Gegenrichtung, sag ich mal. Also nicht in die Richtung, in der Mr. Brooks gerannt ist, sondern die Gegenrichtung, damit ich dem nicht nochmal begegnen kann. Ja, und du läufst quasi vom... Lauf quasi hier. Du läufst Richtung, quasi von hier unten in die Richtung ist gelaufen, Brooks. Du läufst quasi in die Stadt rein. Genau. Und ich laufe mal weiter rein. Innerlich denke ich mir, okay, 21.40 Uhr, und ganz schön spät. Mal gucken, ob noch so viel los ist auf den Straßen. Ich gucke mich unterwegs noch ein bisschen um, ob mir noch irgendwas auffällt am Weg. Und sonst denke ich mir dann, vielleicht sollte ich mich für heute schlafen legen und die Nacht vorbeiziehen lassen. Und den Abend resümieren lassen. Ich weiß nicht, warum ich auf einmal Französisch spreche. Aber ich bin ein Mann der Imitation und ich kenne mich sehr gut mit diversen Sprachen aus. Wenn sie mir jemand sagt, sie sind ein Arschloch, dann sage ich, qu'est-ce que c'est Arschloch? Dann sage ich, c'est brutal. Genital. Ich bin... sehr brutal, genital. C'est mon genital, c'est sehr brutal. In den Genitalbereich. Brutal de la baguette. Ich randaliere manchmal sehr da unten und es tut mir leid, denn da ich bin eigentlich sehr höflich und achte sehr auf Etikette, aber manchmal sieht es danach aus wie ein Schlachtfeld. Also ich bin manchmal sehr ungehalten, wenn es um Sex geht, aber jetzt höre ich auf mit diesem Akzent und ich denke mir, und ich begebe mich mal, wo wohne ich denn überhaupt? Na, hier vorne. Sag mir nochmal, wo ich wohne. Ja. Ah, stimmt, das hast du gesagt, genau. Genau. Und begebe mich dann jetzt mal so in einer kleinen Runde zurück zu deinem Domizil. Genau. Versuche so ein bisschen die Polizei zu umgehen. Okay. Okay, du gehst durch die Stadt, entdeckst zwei, drei Leute, ein paar Droschken fahren an dir vorbei. Mhm. Ein Mann mit einem Schifferklavier steht in der Ecke und spielt. Und ja, also ein bisschen nächtliches Treiben ist schon noch. Es ist nicht zu spät. Die Pubs haben auch noch geöffnet. Die Sperrstunde ist noch nicht. Okay. Die Sperrstunde ist, sagen wir mal, um 11. Also hast du noch gut noch eine Zeit, noch eine Stunde Zeit, noch ein bisschen saufen zu gehen. Und ja, dir begegnet aber sonst nichts weiter Ungewöhnliches. Mhm. Gut, ich setze meinen Weg fort und oder gehe ich nochmal in den Pub? Wo war der Pub, wo ich am Anfang war? Der war hier in der Ecke. Der Bischof ist hier vorne, das ja. Genau. Und ich bin ja jetzt eher hier so in dem Bereich unterwegs. Na gut, ich gucke mich auf dem Weg nochmal um nach einem schönen Pub. Ja. Vielleicht gehe ich doch nochmal in den Pub. Vielleicht kriege ich noch einen Hinweis. Als du in Richtung des Pubs gehst, bekommt dir ein Polizist entgegen, völlig entspannt, grüßt dich ab und geht weiter. Welchen Dienstgrad hat er? Könnte ich das erkennen? Ist ganz normaler Cop, also ganz normaler, auf jeden Fall kein Constable, ist eine ganz normale, ist eher so hilfsmäßig, aber grüßt dich ab und gut. Der ist ganz entspannt. Der ist ganz entspannt. Schlendert einfach so rum. Ja, der patrouilliert. Okay. Ich halte ihn mal kurz an. Wobei. Guten Abend, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Abend, Officer. Ist Ihnen heute auf. Mein Name ist. Mr. Potem. Und. Guten Abend, Mr. Potem. Ich wollte Sie nur mal fragen, ob Ihnen irgendwas, ist Ihnen heute irgendwas Ungewöhnliches begegnet auf der Runde? Ich habe gehört, heute sind verdammt betrunkene Menschen unterwegs. Das ist wahr, aber ich bedürfte hier eigentlich nicht so, also ab und zu sehe ich immer mal meinen Kollegen mit patrouillieren. Wir treffen uns immer mal, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Wie heißt Ihr Kollege, wenn ich fragen darf, Mr. Potem? Quatsch, ich bin Mr. Potem. ja. Officer. Ich bin, mein Kollege Brooks, Constable Brooks, ist leider nicht mehr anzutreffen. Ich habe mich gewundert. Also wir wandern quasi die Straßen des Hafens ab. Mhm. Bis zum Ende des Hafens und treffen uns alle halbe Stunde in der Mitte. Machen eine kurze Lagebesprechung und patrouillieren wieder zurück. Darf ich fragen? Manchmal tauschen wir auch die Seiten. Verrückt. Ja, so ein Richtungswechsel oder Seitentausch ist immer wichtig. Ich bin selber Gitarrist, ich weiß, was ein Seitentausch anrichtet. Genauso ist auch ein Stellungswechsel manchmal nicht schlecht. Aber dazu später mehr. Ach so, einer sind Sie an. Officer. Er lächelt dich ein bisschen verschmitzt an. Er hat so eine richtige Schenkelbürste. Ich zwinker ihm nochmal so zu, so nach dem Motto, wir wissen, wovon wir reden. Und sagt ihm, darf ich fragen, Officer, wo Ihr Revier ist, wo Sie Ihre Anstellung haben? Ja, also unser wo sich das befindet hier? Unsere Dienststelle. Ihre Dienststelle, meine ich. Meine Dienststelle befindet sich relativ im Zentrum des Hafenbezirkes an der Hauptstraße, die unseren an der Hill Road, die durch unsere wunderschöne Stadt Plymouth. Ich kann mir nicht mehr mit. Plymouth führt. Da gehen sie einfach die Pottery Road nach hinten durch. Mhm. Und da sind sie da. Okay, dann werde ich dort mal vorbeischauen. Vielen Dank, Officer. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und ja. Eine weitere schöne Begehung der Stadt. Schauen Sie sich die schönen Ecken ruhig mal in Ruhe an. Dienst ist Dienst, aber man kann ja auch den Dienst so angenehm wie möglich machen. Dienst ist Dienst und Schnaps ist geil. Da war jetzt kurz mal Missy mit drin. Ich hoffe, Sie werden nicht bedienst unterwegs. Aber viel Spaß noch auf Ihrer Runde. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Er tippt seinen Hut und geht weiter. Okay. Dann begebe ich mal in Richtung des Reviers trotz allem. Ja. Du gehst auch, wenn ich es erst umgehen wollte, aber... des Reviers und der Plan wurde geändert. Der Plan wurde geändert. Ich gehe mal dahin und gehe mal zum Revier. Ja, du siehst ein Revier, es ist ein Backsteingebäude, wo draußen dann steht Police. Police. Police. Und ja, Backsteingebäude, grüne Tür, grün angestrichen, Licht brennt. Davor steht ein Officer und Gaslaternen. Das übliche nächtliche Treiben. Ich gehe mal zu dem Officer. Ja. Sag, guten Abend, Officer. Guten Abend. Ich wackel mal kurz mit meinem Hut so. Guten Abend, Mister. Ich bin Mr. Rob Ryder, mein Name. Guten Abend. Guten Abend, Mr. Ryder. Haben Sie zufällig Ihren Kollegen Mr. Brooks irgendwo gesehen? Ist er hier angekommen? Ach, dieser schmierige Feigling. Ja, nein, ich habe ihn nicht gesehen. Ich frage nochmal nachträglich, ja. Nur um sicher zu gehen, dass ich es richtig verstanden habe. Der müsste eigentlich patrouillieren, gerade unten an den Docks. Mr. Brooks, haben Sie seit wann nicht mehr gesehen? Ja, seit Dienstbeginn. Seit unserer Besprechung, Diensteinteilung, nein, nicht mehr gesehen. Er muss ja unten an den Docks sein, das ist ja... Er soll da patrouillieren und für Ordnung sorgen und gegebenenfalls Verstärkung holen. Okay, ich danke Ihnen vielmals. Ich gehe mal rein ins Revier. Ich danke Ihnen, ja. Officer. Geh Kann mal ich rein, Ihnen irgendwie helfen? Klopfe mal an und hoffe, dass ich rein darf. Okay. Ins Revier. Ja. Gibt es einen Empfang oder irgendwie was? Ja, oder sowas, dass ja man es da ist wie so ein Tresen und dahinter sind so ein paar Policemen, die ihre Arbeit machen und vorne steht einer und macht so ein bisschen Stempelkram, Akten. Er ist aber sehr freundlich. Guten Abend. Schönen guten Abend. Guten Abend, Officer. Mein Name ist Rob Ryder. Guten Tag. Rob Ryder. Guten Abend, Mr. Ryder. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe etwas anzuzeigen und ich möchte Ihnen mitteilen, dass in der Nähe des Hafens eine Leiche gefunden wurde. Eine Leiche? Warum hat... Okay. Eigentlich war Ihr Kollege Mr. Brooks vor Ort mit und wollte Hilfe holen. Gehe ich richtig in der Annahme, dass Mr. Brooks nicht hier aufgetaucht ist? Gehe ich richtig in der Annahme? Mr. Brooks? Nein, Mr. Brooks müsste auf Patrouille sein. Dann gehe ich davon aus, dass Mr. Brooks entweder nochmal kotzen musste oder kombiniere, streiche mir so übers Kinn, ja. Kombiniere, Mr. Brooks in einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist und schaue ihn so ganz eindringlich an, um mir zu sagen, hier gehen Dinge vor sich, die... Wo befindet sich diese Leiche? Die Leiche befindet sich... In der Nähe, wo befindet sich diese Leiche? In der Nähe vom Hafen, in der... Ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Komm, du Meisterdetektiv, sag mal, wie die Straße hieß. Was? Komm, Meisterdetektiv, sag mal, wie die Straße hieß. Officer, es tut mir leid, ich bin neu hier in der Stadt. Ich bin eigentlich... Passen Sie auf, wenn es um Mord geht, verstehe ich keinen Spaß. Ich habe eine junge Dame dort getroffen. Ja. Mrs. Beryl genannt. Die haben sie einfach unbeaufsichtigt alleine gelassen. Sie wollte alleine sein, Officer. Und ich bin davon ausgegangen, dass Mr. Brooks schnell wieder zurückkehrt und... Wissen Sie... Was hat Mr. Brooks zu Ihnen gesagt, als er sich entfernt hat? Mr. Brooks wollte Hilfe holen. Er wollte Verstärkung holen. Okay. Er wollte wahrscheinlich, dass Sie die Leiche sehen. Okay. Jungs, wir haben einen Code 25. Und du siehst, wie sich alle bereit machen, auf den Weg machen wollen. Jetzt sagen sie schon, wo es ist. Okay, Officer. Sie machen sich äußerst verdächtig. Officer. Ich sag Ihnen, wie es ist. Officer, wissen Sie was? Ich komme einfach mit. Ich versuche mich zu erinnern an den Weg. Okay. Es öffnet sich hinten eine Tür. Wir folgen jetzt Mr. Ryder zum Tatort. Und du, und, ja. Was? Ich glaube, es geht ganz bitter für mich aus. Die und Nummer. Die Tür. Ich merke schon, das wird eine ganz riesen Blamage. Die Tür öffnet sich. Und du hast nur hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep. Die Leute rennen raus. Zack, zack, zack. Eine Reihe von Leuten. 10 Mann, 15, 20. Hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep. Ich laufe mit, ich passe mich an durch mein gutes Imitieren, sag ich mal. Ja. Und lauf so mit, passe mich an, so um so ein bisschen den Gruppenvibe mit aufzufangen, ja. Und glieder mich mit ein, obwohl ich nicht die gleiche Uniform habe, aber laufe, ja, mit. Hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep. Und versuche mich einfach so ein bisschen, ja, anzupassen. Und einmal guckt dich an und grinst. Depp, depp, depp, depp, depp, depp. Ich laufe mit und nick ihm zu und sage, nepp, nepp. Gehen Sie nepp, voran. Nepp. Oh fuck, okay, gut. Ich jogge langsam nach vorn, ja, an allen vorbei und jogge vorne weg. Folgt mir, folgt mir, folgt mir. Okay, und ich versuche mich an den Weg zu erinnern. Okay. Und jogge mit den Jungs die Pottery Road runter. Ja. Und biege dann vor der Straße vor dem Hafen, ja, links ab. Okay, ja, macht Sinn. Du betrittst die Harper Lane mit den Leuten. Mittlerweile hat sich eine kleine Menschentraube um die Leiche versammelt. Miss Barrel steht immer noch an Ort und Stelle und ist ein bisschen empört. Wo waren Sie denn so lang? Ich habe mich alleine gelassen. Die Polizei knüppelt gleich die Passanten nieder. Versucht den Mob auseinanderzutreiben. Gehen Sie weg hier! Dies ist seine Ermittlung! Ich bleibe also bei Miss Barrel und sage, Miss Barrel, wie Sie sehen, habe ich Hilfe geholt. Sie sehen, Sie können sich auf mich verlassen. Auch wenn es um intime Angelegenheiten geht. Und das habe ich so ein bisschen in meinen nicht vorhandenen Bart reingenuschelt, sagen, ja, oder in den Beitrag gebaut. Und das ist so random gerade. Das war gerade richtig random. Und sagt zu ihr, Miss Barrel, ist Mr. Brooks irgendwie wieder angekommen? Haben Sie irgendwo Mr. Brooks gesehen? Dieser Constable von vorhin? Ja, ich meine den Constable. Nein, leider nicht. Er ist nicht wieder aufgetaucht. Miss Barrel, ich will Sie nicht verunsichern. Ja. Aber es ist möglich, dass Mr. Brooks einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Oder er musste einfach mal kacken unterwegs. Aber ich gehe mal vom Schlimmsten aus, dass er kacken musste. Und gucke sie an, versuche sie so ein bisschen aufzumuntern. Ein Zwinker. Mach so kleine Andeutungen nach unten so. Ja. So nach dem Motto, ich habe einen halben Harten. Und dann, sie geht gar nicht drauf ein. Dann höre ich wieder damit auf und ich habe das natürlich nur gemacht, um sie aufzumuntern. Ja, der Officer von Empfang dreht sich zu dir zu und unterbricht euch Rüder. Ja, und wo ist nun Constable Brooks? Ja. Ich fürchte, Officer, wie war Ihr Name? Peabody. Peabody? Sie können sich wohl immer gut anfreunden mit Leuten, weil sie so ein Buddy sind. Mr. Peabody. Ja. Ich fürchte das Schlimmste, dass Mr. Brooks kacken musste. Unterwegs. Ich befürchte eher, dass Mr. Brooks seiner grausamen Feigheit aufgesessen ist. Meinen Sie das wirklich? Denn als er ein kleines Auswärtssemester hatte, letztes Jahr, auf der Polizei Akademie, hat er eine Arbeit verrichtet, die, ich will jetzt nicht zu weit gehen, aber die Whitechapel-Morde beinhalteten. Er hat quasi einen Austausch gemacht. Stellen Sie sich vor, Sie lernen und, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, in der Zukunft würde man sagen, ein auswärtiges Praktikum. Eine Art praxisorientierte, ein Lernmodul. Was? Ja, er hat halt mal in London gearbeitet, hat seine Ausbildung in London begonnen, hat sich hierher nach den Whitechapel-Morden versetzen lassen. Das war eine harte Zeit für ihn. Er hat eine Menge gesehen und ich denke eher, dass er geträumt ist. Mr. Peabody, das ist eine interessante These. Ich stamme übrigens auch aus London. Ah. Und natürlich sind mir die Whitechapel-Morde bestens bekannt, weil ich bin Privatdetektiv, ja. Wie Sie vielleicht noch nicht wussten. Jetzt wissen Sie es auf jeden Fall. Die Leute, die wir hier auseinandergeknüppelt haben, haben auch schon so etwas vom Whitechapel-Mörder erzählt. Vom Ripper. Vom Ripper. Aber ich denke, Sie als Detektiv dürften merken, was hier der große Unterschied ist. Natürlich. Ist mir das bekannt. Okay. Aber sagen Sie es nochmal, damit wir uns gut verständigen können, Mr. Peabody. Sie sind doch mein Buddy, oder? Mr. P. Buddy. Nennen Sie mich Peabody. Bitte, Respekt muss sein. Mr. Peabody, was ist Ihnen aufgefallen? Was ist der Unterschied zu Ja, anderen? Offensichtlich. Das Geschlecht des Opfers. Mr. Peabody, sind Sie sich sicher, dass es nicht vielleicht eine Frau war, die transformiert wurde in einen Mann? Vielleicht ist eine Frau mit sehr starkem Bartwuchs gewesen. Sind Sie sicher? Haben Sie die Genitalien des Opfers untersucht, genauestens? Ja. Können Sie mir genauer... Ich habe es am Geschmack erkannt. Okay, das überzeugt mich. Mr. Peabody, Sie sind ein sehr gründlicher Officer. Ich bewundere Sie für Ihren Geschmack. Ja. Mr. Peabody, ist Ihnen und Ihren Kollegen jetzt sonst noch irgendwas hier vor Ort aufgefallen? Oder kennen... Die Frage gilt Ihnen. Sie sind einer der ersten Besucher des Ortes. Bitte erzählen Sie mir... Ja, da fällt Ihnen vor Aufregung gleich der Stift. Da geht Ihnen der Stift. Da geht mir der Stift. So vielleicht wie Mr. Brooks. Haben Sie vielleicht etwas vom Tatort entfernt? Ich sehe nur ein Monokel und ein Zylinder, der auf der Erde liegt. Wie dieser Mensch kann doch nicht vollkommen ohne finanzielle Möglichkeiten, ohne, wie soll ich sagen, private Gegenstände durch die Gegend laufen. Auf einmal bist du verdächtig. Mr. Peabody. Ja. Wissen Sie? Officer Peabody. Officer Peabody. Und muss Ihnen sagen, ja. Sie haben vollkommen recht. Ich war als erster vor Ort, habe die Leiche mit meinen ermittlerischen Grundkenntnissen, die nicht nur Grundkenntnisse sind, sondern sehr Expertenwissen eigentlich schon richtig sind. Richtig starkes Grundwissen, nicht mal den Unterschied zu den Whitechapel-Morden zu erkennen. Er ist wirklich mittlerweile an einem Punkt, wo er wirklich unfreundlich wird und deine Sinnhaftigkeit deines Daseins als Privatdetektiv echt in Zweifel zieht. Mr. Peabody. Ja. Er ist unfreundlich, weil er wirklich jetzt im Fall steckt. Ja. Mr. Peabody, ich habe die Leiche so vorgefunden, wie Sie sie sehen. Ich vermute, der Mörder hat mit Absicht alle Gegenstände, außer dem Monokel und dem Zylinder natürlich, entfernt, damit wir nicht nachweisen können, wer der Verstorbene ist. Würfel auf Lügen. Das kann jetzt so in die Hose gehen. Die Würfel wieder auf Lügen. Ich glaube, ich habe wieder geknüppelt. Da braucht ein paar neue Schuhe. Komm, Würfel. Fuck! Mr. Peabody, nicht Mr. Peabody, Mr. Was hast du für eine Zahl? 70. 70, du hast doch aber Lügen. Ich habe 50. 50, ja. Ich mache einen Geistesblitzwurf. Oh, ich habe einen Geistesblitz. Wie viele hat man davon im Spiel? Ich habe jetzt 2 hier. Okay. In der Kategorie, ich muss mir dann gleich einen abziehen. Ja. Jetzt geht mir gerade der Stift. Scheiße, Tom. Oh, 78. Mister... Ryder. Ich möchte Sie bitte, Anna, ich möchte, dass Sie Ihre Taschen von Ihrem ominösen Mantel entleeren. Mr. Peabody, das ist mir jetzt etwas unangenehm. Ich habe nichts an unter dem Mantel. Ich wusste. Das kam sehr... Ja. Sie kommen jetzt mit mir mit. Jungs! Und du merkst gleich, wie die Jungs... Wie auf einen Schnipsen sie... Die einen bewachen die Leiche. 4, 5 Leute. Und die anderen 15 Mann kommen in deine Richtung. Raus mit den Sachen. Das Kölzchen schreit schon. Es läutet deinen Tod ein. Ich versuch. Scheiße. Okay. Ich greife in meinen Mantel. Ja. Dann ziehe ich eine Waffe. Nein. Versteckst dich im Schrank. Ich greife in die vordere rechte Tasche. Mhm. Ziehe meine Taschenuhr raus, sag, öffne sie. Oh, schon so spät, Mr. Peabody. Guckst du auf die Uhr? Ich gucke auf die Uhr. Wie spät ist es eigentlich mittlerweile? Es ist mittlerweile kurz vor... Wie waren wir von? Machen wir mal 20 nach. 20 nach. 20 Uhr... Nee, 20 nach 10. 22 Uhr 20. Mhm. Mhm. Mr. Peabody, wissen Sie... Wussten Sie schon, wie spät es ist? Er zieht seinen Knüppel. Ich habe noch einen Termin gehabt, Mr. Peabody. Er zieht seinen Knüppel und drückt dich an die Wand. Das ist die Jungs kommen näher. Ich lasse die Taschenuhr los. Seien Sie kooperativ und lassen Sie sich untersuchen. Sage Mr. Peabody. Ich möchte Sie ja nicht nackt sehen, ich möchte, dass Sie Ihre Taschen entleeren. Mr. Peabody, wissen Sie was? Ich dachte mir, es ist für den Fall dienlicher, wenn ich die Beweismittel einer besonderen Untersuchung seitens Privatdetektiv. Hören Sie auf zu reden und lassen Sie mich bei Ihnen eine besondere Durchsuchung durchführen. Okay. Und das ist wirklich keine. Aber bitte stecken Sie den Knüppel erstmal wieder weg, damit ich ein bisschen beruhigter bin. Und der haut dir genervt einen ins Gesicht. Okay, gut. Siehst du 3 Lebenspunkte ab. Fuck. Okay, Mr. Peabody, ich habe folgende Gegenstände. Nicht reden, Gegenstände her. Er ist jetzt wirklich nicht mehr zu scherzen. Okay, gut. Er ist wirklich super. Was bilden Sie sich eigentlich ein, Sie? Gut, ich gebe ihm freiwillig alle... Sie entlaufender. Gegenstände. Ja. Ich gebe ihm freiwillig alle Gegenstände. Aha, ein Brief. Geschätzter Freund Williams, ich bin nicht in der Lage, er liest quasi vor, auszudrücken, wie sehr ich auf diesen heutigen Tag hinfiebere. Ich schicke Evans, um die Lieferung entgegenzunehmen. Er wird um den Transport nach Sanders Haus bemüht sein, sodass ich mein neuestes Exponat Sammlung vollenden. Reginald Sanders? Etwa Captain Reginald Sanders? Er öffnet die Ausweispapiere. Christopher Evans. Beruf? Butler? Okay, steckt sie weg. Evans. Christopher Evans. Ja. Mhm. Taschentuch RS. Steht wahrscheinlich für Reginald Sanders. Weißer Handschuh. Brief. Eine Lupe. Mhm. Er hatte ja alles abgenommen. Mhm. Eine Lupe. 3 Schilling. Eine Taschenuhr. Deinen Mantel kannst du behalten. Deine Klamotten kannst du behalten. Was hast du noch in deinen Taschen? Was man jetzt mitnehmen kann? Ein Taschenmesser. Taschenmesser ist weggenommen. Monokel habe ich noch dabei, das war aber jetzt nicht in den Taschen. Jetzt habe ich noch Brief, Handschuhe, hast Messer, Bleistift und Block. Ah, er geht mal durch, sieht, aha, sie haben sich Notizen gemacht. Okay. Ja, die Sachen sind konfisziert. Mr. Peabody. Sie brauchen mich nicht mehr anzusprechen. Ich sehe, geben Sie mir mal kurz den Mantel. Ich gebe einen Mantel hin. Zeigen Sie mir Ihre Hände. Okay, kein Blut. Mhm, mhm. Ich möchte bitte, dass Sie sich morgen bei mir auf dem Revier melden. Ich sehe keine Fluchtgefahr. Keine Fluchtgefahr. Ihr Mantel ist konfisziert. Okay. Dann, ja. Ja, wie soll ich sagen? Sind Sie entlassen? Erstmal morgen bei mir auf dem Revier. 8 Uhr. Pünktlich. Ansonsten lasse ich eine Fahndung ausschreiben. Sie werden sich dafür verantworten müssen. Vor Gericht natürlich. Und wenn ich rausfinde, dass Sie was damit zu tun haben, dann müssen Sie sich spätestens nach Ihrer Hinrichtung vom obersten Gericht rechtfertigen müssen. Sie sind entlassen. Bis morgen. Alles klar, Mr. Peabody. Officer Peabody. Sie sind... Du hast dir einen mächtigen Feind gemacht. Sie sind einer der besten Offiziere. Gehen Sie mir aus den Augen, Sie. Die ich kenne. Und Privatdetektiv. Ich drehe mich rum. Denk mir so, ganz schöner Dickhead. Okay, ich, hat er mich jetzt ausgeschlossen vom Tatort? Du, gehst, ich nicht, du darfst nicht mehr vom, du darfst nicht mehr zum Tatort. Kann ich noch zu Miss Barrel? Ah, fuck. Okay, dann denke ich mir, war geiler Abend. Reicht für heute. gut ermittelt. War so, ja, mhm. Einigermaßen erfolgreich, ein bisschen meine Detektivskills springen lassen. Ja. Bisschen mit Frau Barrel geflirtet. Ja. Ich resümiere gerade so ein bisschen den Abend für mich. Ja. Den wir so schönen Tee getrunken. Am Hafen einer Kiste aus dem Weg fast gegangen. Mhm. Joa. Ach komm, ich gehe nochmal schnell zum Hafen. Ich guck nochmal, ob die Kiste noch da liegt. Die Kiste liegt noch da und der Hafenarbeiter arbeitet da rum und nimmt das Holz und schmeißt es einfach ins Meer und so weiter und so fort. Wisch dich mal die Nase ab, so hat so braunen Schlamm am, du weißt mal, aus was der braune Schlamm ist, wisch dich damit so über die Nase, er ist wirklich, macht weiter und. Ich gucke mal, was in der Kiste jetzt noch liegt oder was noch da ist, was noch vorhanden ist. Ja. Oder hat er schon alles entsorgt? Also er hat das feinsäuberlich sortiert, hat die Gegenstände hingelegt und das Holz entsorgt er langsam. Okay. Wahrscheinlich, weil er denkt, dass die Gegenstände können, die möchte er wahrscheinlich behalten. Er ist wirklich, er hat nur einen Zahn und so ein bisschen dunklerer Ton und räumt da so rum. Ich gehe mal zu dem Typen hin. Ja. Und versuche in einer schauspielerischen Glanzleistung seine Sprache zu sprechen. Du bist jetzt wieder hier unten, ja? Ne? Ja, ist alles sehr eng, ja. Ja. Das wird dann auf der anderen Karte. Ich habe noch 2 Karten übrigens. Ja, wir sind doch immer noch im Opening eigentlich. Bis jetzt ich lasse mal ganz schön Zeit. Ja, bis jetzt hast du noch gar keinen Progress gemacht, okay. Eigentlich. Ich gehe jetzt zu ihm hin, ja, und versuche in einer schauspielerischen Glanzleistung wirklich, ja, seine Sprache zu imitieren und versuche ihm zu sagen, hier, der hat deine Alte gerade gefickt sozusagen. Und versuche ihn abzulenken. Bitte würfeln. Und ich habe, was habe ich? 50. Oh, fuck. 86. 86, ja. Hast du die Würfel irgendwie beschwert? Bitte spiel's mal aus. Arme Skatman. Ob der Typ antwortet. Du siehst mich so langsam mitwackeln, so mit dem Kopf. Und, Scatman. Und macht so. Räumt weiter rum. Und ich lach mit. Oh, Witz, ne? Räumt weiter rum. Okay. Ich gucke, ob. Bist du auf dich? Dutch. Dutch. Dutch. Dutch. Ja, ich hab. Dutch gibt dir die Hand. Und dreht's weiter, macht weiter. Ich pass mich so an, so langsam so. Und er wird langsam erzürnt, weil und er denkt, du machst dich über ihn lustig. Und machst dein schauspielerisches Talent hat er versagt. Rob Ryder. Und träumt weiter. Er hat zu tun, er ist busy. Okay. Ich schaue trotzdem nochmal, ob sich mir eine günstige Gelegenheit ergibt, dass er nochmal irgendwie sich Holz schnappt und ins Meer wirft, oder sich vielleicht mal wegdreht von den Gegenständen, die da liegen. Mhm. Dass ich vielleicht noch einen kurzen Moment sich mir die Möglichkeit bietet, dass ich vielleicht noch irgendwas entwenden kann vom Geschehen. Oder? Er nimmt jetzt wirklich einen richtigen, kräftigen Packen und geht ans Pier richtig ran und schmeißt rein und trifft sich dabei, also er lässt es fallen kurz bevor er es erreichen, ist so abgelenkt, ganz schön rassistisch, regt sich auf, flippt so halb aus und das hast dir ist ein kleines Zeitfenster geöffnet worden. Okay, dann versuche ich mit einem ganz schnellen Blick mir nochmal die Gegenstände anzuschauen, die da liegen. Mit einem Wirker, mit einem richtigen... Würfen auf Handeln. Ja, würde ich auch sagen. Da habe ich... Achso, nee, nehme ich jetzt einen 20er, oder? Nicht allgemein auf Handeln. Brauchst du da einen 20er? Na, wenn ich jetzt auf die Handelfähigkeit gehe... Ja. Warte, ich habe 20... Oh, 18 ist auch ganz schön. Ich habe 18, das ist echt... 20, bitteschön. Ist auf den Scheiter, ich jetzt auch... 25. Eine 7, gut. Eine 7, okay, du siehst, du kannst durch deinen analytischen Blick kannst du nochmal dir wie in einer leichten, also du hast nochmal kurz Zeit, dir alle nochmal schnell oberflächlich anzugucken. Ist kurz wie so ein Bullet. Ja, so ganz so krass nicht, das ist kein kritischer Erfolg. Ja. Aber so leicht. Also du siehst nochmal die Gegenstände, ein Lederstück, kleidungsartig, Exkrement, na gut, Exkremente nicht, aber also Nahrungsreste auch nicht, hat er auch schon ins Meer geschmissen, Knochen hat er beiseite gelegt, und dieses geschnitzte Holz, was beschädigt ist. Geschnitztes Holz, das ist nur ein oberflächlicher Blick, der Typ, ne, also, das ist so, wie okay. gesagt, kein kritischer Erfolg. Okay, ich versuche, ich versuche wirklich, ach, das ist natürlich scheiße, es fällt jetzt auf, wenn ich was entwende. Ja. Ich versuche aber trotzdem, mir noch so viel wie möglich mitzunehmen, sag ich mal. Also zumindest das geschnitzte Holz würde mich interessieren. Ja. Und hier das Lederstück. Ja. Sehe ich bei den Knochen auf den ersten Blick, was es ist? Was für Knochen sind? Ja, da bin ich nicht. Da müsste ich auf den ersten Blick näher. Ich gebe dir auch jetzt nicht nochmal ein Wort. Nee. Weil du hast ja, das ist ein kurzer Moment. Das wäre übermenschlich. Ja, du bist ja kein Superheld, hat man ja schon bemerkt. So, ich versuche jetzt irgendwie, die Sachen irgendwie noch schnell einzustecken. Also Lederstück und das Holz irgendwie noch schnell in den Mantel reinzuwerfen. Ich habe ja genug Taschen, die auch wieder leer sind. Lauf nochmal auf Handel. 5. Dir gelingt's. Okay, und ich rammel... Er kommt zurück. Also war so debil und dumm. Guckt und beschäftigt sich wieder mit dem Holz. Okay, gut, dann verlasse ich den Ort. Schreib dir bitte Knochen auf. Kleidungsartiges Lederstück. Und geschnitztes Holz. Alter, schwitze wie ein Tier, ey. Weil ich so aufgeregt bin. Und geschnitztes Holz. Ja. Okay, gut, ich verlasse den Ort. Ja, du verlässt den Ort, alles okay. Und begebe mich jetzt auf direkten Weg zu meiner... Oi! Dir kommt ein Mann entgegen. Ja, sag mal, bist du das von vorhin? Vorhin? Wann war das? Ja, vorhin eben. Gucken Sie doch mal auf Ihre Taschenuhr. Ja, vorhin halt. Ich war vorhin schon mal hier, ja, Sie haben recht. Ja, waren Sie das hier mit der Kiste? Ich habe die nicht fallen lassen. Die ich wollte mich nochmal entschuldigen. Ich gebe mal kurz die Hand. Mein Name ist übrigens Captain Williams. Dieses ist mein Boot. Sie sehen hier die Admiral. Mhm. Ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen, es ist ein tragischer Unfall. Leider auch eine sehr wichtige Ladung. Ja, entschuldigen Sie bitte, dass diese Unannehmlichkeiten, die Sie meinetwegen hatten. Und er drückt dir zur Entschädigung einen Schilling in die Hand. Und entschuldigen Sie bitte, bitte. Unfälle passieren am Hafen. Ich meine, was machen Sie auch hier, Zivilisten im Hafengebiet, ne? Ja, sorry. Wie soll ich sagen? Sorry. Scheiß Abwehr. Und ja, und ich weiß nicht, haben Sie zufällig, Sie haben nicht zufällig jemanden gesehen, der die Lieferung abholen wollte. Ich muss mich ja jetzt schließlich auch bei meinem Freund Reginald Sanders bei meinem Freund Reginald Sanders dafür rechtfertigen, wo seine Lieferung ist. Tja, ich habe leider niemanden gesehen, der vielleicht ein Butler oder ein Angestellter oder ein jemanden. Sie scheine hier auch schon eine ganze Weile rumzustromern, wenn ich das mal so sagen darf, ne? Also, mich nochmal vorzustellen, wie gesagt, ich bin Mr. Hank Williams, der, Sie merken, ich bin aus der neuen Welt. Und ja, wie gesagt, nochmal Entschuldigung. Haben Sie jemanden bemerkt, der vielleicht irgendwo... Ich warte dringend auf diese Person. Mr. Captain Hank Williams. Ja. Zufälligerweise. Die spontanen Einfälle sind immer noch die besten. man muss dazu sagen, Peter, ich habe gerade die Mütze gewechselt. Ich hatte gerade die ganze Zeit einen englischen Bowlerhut auf. Und gerade in Metal Gear Solid. Und jetzt habe ich mein Outfit geändert. Ach, das doch nicht. Das ist noch nicht an der Stelle jetzt. So. Entschuldigung. Da. Entschuldigung, ich war bin und jetzt habe ich einen Captain's Hut aufgesetzt. Geil. Richtig nice. Entschuldigung, ich habe kurz das Spiel unterbrochen. Mr. Captain Williams, kein Problem. Ja. Sie dürfen mich Hank nennen. Sie wirken mir wie eine sympathische Persönlichkeit. So ein windiger Typ wie ich. Ein echter Macher. Hank, Sie sind der Beste. Merke ich jetzt schon. Also du merkst, dass es eher ein so locker Typ, so mit dem dich unterhalten kannst. Ein echter Kumpeltyp, ein echter Buddy. Hank, mein Name ist Robert Ryder. Schön, Sie kennenzulernen. Hank Williams. Er gibt dir die Hand. Er reicht dir die Hand. Hank. Schüttelst du sie oder nicht? Oder? Ja, ich schüttel sie natürlich. Okay. Ich erwidere das und zwinker noch dazu und sag so, Hank, Sie können mich natürlich Rob nennen. Ja. Rob reicht. Okay. So, okay. Ich bin Rob, Hank. Übrigens. Hank, folgendes, ich darf das Ihnen eigentlich nicht sagen. Ja. Aber weil du das bist, Hank. Ich höre. Ich glaube, es war ein Mr. Evans, war auf dem Weg, Sie hier zu treffen. Evans? Kennen Sie einen Mr. Evans? Ja, Mr. Evans. Christopher Evans, ja. Ein Angestellter von meinem guten ehemaligen Kollegen Reginald Sanders. Er hat mich quasi mehr oder weniger ausgebildet. Captain Sanders ist mittlerweile in Rente und im Altersruhesitz. Er hat die Welt gesehen und ja. Wo befindet sich das Anwesen von Mr. Sanders? Ich bin auf der Durchreise und warum beantworten Sie mir nicht meine Frage? Hast du jetzt schon gehört? Was war die Frage nochmal? Ja, haben Sie diesen Evans gesehen? Ach so, ja. Entschuldigung, ja, das kann mal passieren. Entschuldigung, ich war in Gedanken, Eile, ja. Das Meer hat so wunderbar gerauscht und dann habe ich in Ihre tiefen Augen geschaut, Mr. Hank. Ja, Sie sind so blau wie das Meer. Genau. So blau wie die Seele der Leute, die da hinten im Pub sitzen. Er ist ein echt humorvoller Typ und er versteht auch, was so. Also er ist wirklich. Er hat auch noch nichts Schlimmes diesen Abend erlebt, bis auf dass diese Lieferung. Also ich fürchte, dass Mr. Evans auf dem Weg hier zum Hafen einem schrecklichen Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Oh mein Gott, nein. Ich glaube, er ist tot. Okay. Also, sofern ich das beurteilen kann mit meinem einigermaßen pathologischen Wissen, was ich so über die Jahre angehäuft habe. Darf ich fragen, was Ihre Profession ist, sage ich mal, Ihre womit sie, wie soll ich sagen, salopp, ihre Schäfchen ins Trockene bringen. Nun denn, Hank. Ja. Ich will offen sein und ich denke, wir verstehen uns gut, Hank. Ja. Ich bin Privatdetektiv. Oh. Und wie dieser berühmte Sherlock Holmes, diese Romanfigur. Das stimmt, ja. Ich bin aber wirklich privat hier. Das okay. Detektiv. Okay. Ja. Ist Gott quasi gar nicht anwesend. Okay. Ich war zufällig in der Gegend, als ich auf einen Officer getroffen bin, der sehr unfreundlich war, muss ich Ihnen sagen. Ja, ich habe Sie vorhin vom Boot aus, von meinem Schiff, der zauberhaften Admiral, noch sehr klassisch. Ein reines Segelschiff sieht man heute kaum noch, ist ein bisschen älter. Mhm. Und ich habe Sie gesehen mit diesem merkwürdigen Dude. Ja, also Mr. Hank. Und daraufhin, als mich dieser freundliche Officer aufs Revier mitnehmen wollte, nachdem ich nichts getan hatte. Manchmal habe ich das Gefühl, Cops are Bastards, wie man so unter Gentlemen sagt. Ja. Und wie soll ich sagen? Und dabei sind wir zufällig auf diese Leiche gestoßen. Das passiert mir auch nicht alle Tage, gerade wenn ich hier eigentlich privat unterwegs bin. Und und zufällig habe ich dann mitbekommen, dass die Leiche dieser Mr. Evans ist, als die Polizei ermittelt hat, genau. Und wie soll ich sagen? Ich vermute, er ist tot, weil er ein schon relativ beachtliches großes Loch im Körper hatte. Okay. Ich denke, das kann man schlecht überleben heutzutage. Aber ich bin kein Arzt und ich bin auch nur privat hier und ich möchte jetzt keine vorläufigen Schlüsse treffen, die Sie vielleicht beunruhigen, Mr. Hank. Passen Sie auf, mein Freund. Als ich habe jetzt, wie soll ich sagen, ja, Feierabend, ich kann meine Crew hier lassen. Wir haben jetzt das Entladen. Ich muss auch leider meinem Freund Mr. Sanders, Captain Sanders, beibringen, dass... Ich denke Reginald. Ja, Mr. Sanders, Reginald Sanders. Captain Reginald Sanders. Ach so. Captain Sanders. Für mich wird er immer der Captain sein. Deswegen muss ich... Wäre es schön, wenn Sie mich begleiten würden, wenn Sie ich diese Nachricht auch zum Verlust seiner Lieferung... wenn Sie da einfach mir folgen, mich begleiten würden zu Mr. Reginald Sanders, zu Captain Reginald Sanders. Okay, Hank, ich komm mit. Ja, Sanders Haus ist ein kleines Stückchen entfernt von hier. Und zwar, versucht es dir zu beschreiben, aber dadurch, dass du ortsunkundig bist, raffst du das nicht. Und er geht die Kaimauer, die Treppe hoch und er pfeift. Kutscher pfiff. Kutscher pfiff. Und es hält ein Kutscher. Mister, bitte zu Sanders Haus. Und er fährt mit dir zum Sanders Haus. Bitte Clarence Place 221B. Und ihr steigt ein. Und er zahlt auch dann. Und ihr fahrt durch das nächtliche Plymouth. Es ist mittlerweile 11. Achso, da ist keine Uhr mehr. Da weißt du das gar nicht. Ja, aber ich wollte gerade fragen, die Uhr ist auch weg, gell? Die Uhr ist weg, die ist alles abgenommen worden. Du hast jetzt nur noch die Gegenstände, die in der Truhe waren. Ich mach mal den Ocean aus. Der Monokel ist auch weg. Monokel haben sie dir gelassen. Okay. Als Seehilfe, ne? Also haben sie es eingeschätzt. Die Lupe ist weg. Achso, und den Block habe ich auch noch, gell? Der Rest ist alles weg. Gleich schon Blocks auf weg? Eigentlich schon, ja. Okay. Ich habe gesagt, ihre Gegenstände sind konfisziert. Gut, okay. Das Monokel haben sie dir ja auch nicht aus den Taschen gezogen. Ja, das haben sie ja gesehen, weißt du. Du kommst nach Sonne. Ich drehe noch. Ach, Mist, das habe ich nicht runtergeladen. Ich wollte jetzt eigentlich eine Pferdekutsche einbinden. Ja, egal. Gut. Dann nicht. Du hältst am Sanders Place. Nee, nicht am Sanders Place, am Clarence Place an einem ruhigen Platz. Ich kreuze das mal an. an einem Parkstück. Das ist das, okay. Mhm. Also es ist schon ein Stückchen Fahrt, das ist euer Kutschen. Es ist eine Droschke mehr, nicht eine Kutsche. Der Unterschied zu einer Kutsche ist, dass eine Droschke vorne offen ist. Und Ja, also ich bin jetzt schon ein paar Jahre in Plymouth und ich kutsche. Ein bisschen ein Klischeeberuf für einen Russen. Dann, wenn ich mich vorstellen darf, mein Name ist Ivan Etniosch. Und wo wollen Sie nochmal hin? Clarence Place, eine feine Gegend. Ich merke das, das wäre ja bereits gewesen. Ich merke, dass Sie, ich sehe man nicht und ein komischer Kauz. Ich fahre Sie einfach mal hin und wir werden sehen und er fährt und quatscht so ein bisschen Kauderwelsch vor sich hin. Ja, die habe ich da drüben, da gibt es eine sehr nette Dame, die ja, und da drüben, da habe ich mal eine berühmte Person getroffen. Er holt einen Flachmann aus seiner Tasche raus und trinkt mal einen Schluck. Ja, möchten Sie vielleicht einen Brandy? Und ja, Brandy klingt gut, aber ich denke da eher an Frauen, Ivan. Ivan, ich kannte mal einen Ivan Trinken! Etniosch kannte ich mal. Ivan Etniosch! Ja, klingt wie ich. Trinken. Okay, Ivan. Trinkst du? Okay, ich trinke. Trinkst du wir zwei? Mütterchen sind jetzt Freunde. Ich trinke auf dich und Mütterchen Russland. Natürlich. Früher tat mein Bruder und ich, wir haben immer schöne, meine Mutter für uns gemacht, schön mit dicke Hefe. Bitte trink. Ich trinke auf dich. Und sie auch, Mr. Bootmann. So, ja, ich nehme tiefen Schluck. Also, das ist eine launige Fahrt und erreicht Sanders Haus. Geld. Er bezahlt und ja, ihr könnt aussteigen. Feine Gegend. Es ist direkt, das Haus ist direkt an einem kleineren Park Platz. Entschuldigung, sonst nicht mehr. Das waren die Pferde. Das war Ivan. Das waren die Pferde. Die Pferde werden, ja, meinen Pferden gebe ich auch feinsten Wodka. Und deswegen sind die so schnell. Ah, sehr gute Taktik. Es ist ein dreistöckiges Gebäude und in dem Gebäude über der Tür ist ein Relief angearbeitet, ein Schiff. So, es ist wirklich, wie man sich's vorstellt, ein Untergeschoss, wo es also ein bisschen am Haupteingang nach unten geht. Unten, da brennt Licht. Oben, weiter oben ist eine Etage noch und eine Etage, das weiß man, weil das damals Geflogenheit war. Ganz oben im Dachgeschoss ist das Domizil fürs Personal. So. Und dann gibt's nochmal also vorletzte, es ist nochmal eine Reihe Fenster und dann kommt das Dach und dann ist Ende. Okay. Wirklich schön. Stell dir vor, den Grimmauld Place in Harry Potter. So, wirklich ein schönes Haus, Reihenhaus, wie du es dir vorstellst. Typisch Englisch. So. Zaun davor und wirklich ein gepflegter Plattenweg vor dem als Gehweg. Auch wieder Gaslaternen, ne? Alles ist an, es ist ruhig auf der Straße und die Bäume wiegen sich sanft im Winde. Ja, schön hier, Hank. Wollen wir reingehen? Ja, natürlich gehen wir rein. Also okay. Gehen Sie schon mal vor, ich bezahle schnell, Ivan. Okay, danke, Hank. Und ich betrete das Haus. Ja. Nee, kannst du ja nicht. Tür ist zu. Ach so? Ja. Ja, dann geh ich schon mal vor und warte. Okay, du wartest. Guck mal, Williams. Guck mal, Williams, wo Hank bleibt. Captain Williams kommt und, ja, warum klopfen Sie denn nicht? Ich wollte auf dich warten. Er hat geklopft, ja, das ist sehr freundlich. Klopf, klopf, klopf. Er klopft an. Es öffnet sich. Und, ein älterer Herr, ungefähr, also ein bisschen größer als du, aber schon auch kleiner als die anderen, noch relativ braun, wettergegerbte Haut, Leder, freundliches Auftreten in seinem Abendmantel, einem kleinen Whiskyglas in der Hand, strahlt freudestrahlend, freut sich, sieht dich, kurze Enttäuschung, bleibt dann aber trotzdem freundlich und sagt, ja, schönen guten Abend. Ich kann, ach, Hank, was machst du denn hier? Wo ist meine Lieferung und vor allen Dingen, wo ist Christopher? Ja, wir müssen dir etwas erklären. Lass uns mal bitte rein. Ich habe ja einen Privatdetektiv mitgebracht. Ein Detektiv? Okay. Männer, kommt rein, nicht? Kommt rein. Und er bittet euch rein. Ihr kommt in ein sehr schönes, in einen sehr schönen Empfangsbereich. Ein edel, wirklich edel. Der Mann hat Geld. Er hat viel verdient. Auf seinen Reisen exotische Sachen, Tierfelle, afrikanische Masken. Bitte folgen Sie mir doch in meinen bescheidenen Salon. Und er führt euch in einen Salon mit Getränkeglobus, Ohrensessel, ein wirklich Klischee. Ja? Also ein Feuer brennt im Kamin. Es ist wirklich muckelig. Männer, setzt euch mal hin. Wo brennt's denn, wie ich mal so schön sagen darf? Er bietet euch etwas zu trinken an. Tee, Whisky, Whisky Soda. Was, womit kann ich gehen? Schönen guten Abend. Ich gehe davon aus, Sie sind Mr. Sanders. Gehe ich da richtig? Ja, sehr wohl. Also, wer sind Sie denn? Mein Name ist Robert Ryder. Schönen guten Abend, Mr. Ryder. Manche sagen Rob Ryder. Schönen guten Abend, Mr. Ryder. Sie können gerne auch Mr. Ryder sagen. Ja, schönen guten Abend, Mr. Ryder. Guten Abend, Mr. Sanders. Und zwar, ich bin zufällig im Hafen auf Ihren guten Freund Mr. Hank Williams getroffen. Ja, ich freue mich sehr, ihn nach so langer Zeit wiederzusehen. Sie müssen wissen, es ist mein Schützling. Möchten Sie vielleicht eine Zigarre? Oh, gerne, Mr. Sanders. Vielen Dank. Und ich stecke mir die direkt an, sag ich mal. Also schön angeschnitten. Willst du wirklich? Nee. So für die Zuhörer, ich habe hier Zigarren da, die ich jetzt Peter angeboten habe. So deep muss ich dann doch nicht eintauchen in das Game. Robert packt's aus. Ja, Mr. Sanders, ich bin im Hafen auf Mr. Williams getroffen und wir sind zu der Feststellung gekommen, dass ich in Bezug auf die Lieferung eine fürchterliche Entdeckung gemacht habe. Oh nein. Ich muss Ihnen... Meine Lieferung. Ich muss Ihnen mitteilen, dass ich vermute, Ihr Butler, Mr. Christopher Evans... Evans, was ist mit Evans? ...einen fürchterlichen Mord zum Opfer gefallen ist. Was machst du? Ich hab das den Tabak raus. So, zum Opfer gefallen ist, und zwar habe ich Mr. Evans tot aufgefunden. Hui, das in ist der natürlich Harbor Street. In der Harbor Street. Oder Harbor Road? Nee, Harbor Street. Ja, wenn du dich nicht erinnern kannst, ich kenne keine Harbor Street. Dann der Harbor Road. Kenne ich ebenfalls nicht. Irgendwas mit Harbor was. Ja, das ist ein englisches Wort für Hafen. Dort habe ich ihn auf jeden Fall gefunden. Und Mr. Sanders ist, es ist natürlich schlecht. Harbour Lane meine ich natürlich. Ah, okay, hast schön gespickt. mir ist soeben wieder eingefallen, dass es die Harbour Lane war. Ja, Mr. Sanders, das ist natürlich schlecht in Bezug auf ihre Lieferung. Was ist mit meiner Lieferung? Sie wurde jetzt natürlich nicht abgeholt von Mr. Evans. War sie sehr teuer, Ihre Lieferung, auf die Sie gewartet haben? Na, teuer vielleicht nicht, aber er zieht genüsslich an seiner Zigarre. Robert hat gerade original eine Zigarre angemacht. Ja, wie soll ich sagen? Ich mache die nur für den Geruch kurz an. Dann mal lasse ich sie wieder ausgehen. Für den Geruch? Vom Geruch her. Ja, die Lieferung war mir sehr wie soll ich sagen, teuer. Sie war nicht teuer, aber sie ist mir wichtig gewesen. Mhm. Woher kam diese Lieferung, Mr. Sanders, wenn ich fragen darf? Mr. Williams mischt sich ein. Das haben sich aus dem neuen Kontinent. Interessant. Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Was sind Sie denn für ein Detektiv? Mr. Williams, ich vergesse manchmal Dinge. Also Sie müssen wissen, ich mache das schon sehr lange und da nimmt man so viele Sachen auf. Aber dieses Detektiv, wie gesagt, ich habe Ihnen ja gesagt, ich bin hier nur auf der Durchreise. Sie sind quasi in Ihren Ferien, wenn ich das richtig erfahre. Tja, Sie sehen das richtig. Also ich mische mich hier in nichts ein. Ich möchte einfach nur eine schöne Zeit haben und dazu gehört auch diese Zigarre. Was mit ist nun mit der Lieferung? So, das können Sie am besten, das wird Ihnen wohl Mr. Williams am besten erzählen können. Ja, Sanders, mein alter Freund. Die Lieferung ist von einem Kran gefallen beim Abladen. Das tut mir schrecklich leid. Mr. Ryder hier war am Ort des Geschehens. Es hat ihn fast erschlagen, der arme Bursche. Noch so jung, 29. Nein, ich würde sie auf 28, 29 schätzen. Vielen Dank, Hank. Auch er zieht genüsslich an einer Zigarre. Ja, die Sache ist die... Hank tut es halt wirklich furchtbar leid. Weil Sanders bedeutet ihm was. Denn wie ich schon vorher erzählt habe, die zwei, es war wie, er war sein oberster Maat und hat dann quasi die Admiral übernommen und ist dann selbst Captain geworden. Und er ist dann, wo war ich jetzt? Du wolltest so den Hintergrund erzählen, warum genau, noch viel wert ist. Ja. Warum sie sich so gut kennen, sag ich mal. Ja, die sind quasi... Sanders ist eine Vaterfigur für Williams. Hm. Ne? Und deswegen tut es ihnen so schrecklich leid. Und, ja, auch, dass dein Haushälter, also dein Butler, leider auch so tragisch verstorben ist. Das, ja, es ist egal jetzt. Die Lieferung ist einfach, war mir einfach so wichtig. Und Personal gibt es wie Sand am Meer. Sagt Sanders. War die Lieferung so schwer, dass sie da abgestürzt ist vom Kran? Was war da drin, Mr. Hank? Hanky Hank? Ich glaube, das sollte Ihnen lieber Mr. Sanders erzählen. Sie verstehen Diskretion. Mr. Sanders, wollen Sie, ich wende mich Mr. Sanders zu. Und so. Mr. Sanders, wollen Sie darüber reden oder ist Ihnen das... Ich muss Ihnen da etwas erklären, mein Freund. Ich war viel in den... Ich muss den abschneiden, weil ich gerade gelöscht habe. Ich war viel in den neuen Kolonien. Nicht Kolonien, ist ja Quatsch. Das war mal eine Kolonie. Amerika, wie man so schön sagt. Die Vereinigten Staaten von Amerika... Ich habe viele Frachtlieferungen dorthin gebracht und habe eine kleine. Er steht auf und spricht, folgen Sie mir bitte, ich muss Ihnen dazu was zeigen. Ja. Folgst du? Ja, ich folge dir. Eine kleine Sammlung aufgebaut, die... Ich werfe so dazwischen rein, so Mr. Sanders, Sie haben einen neuen Follower. Wissen Sie das? Verstehe ich nicht. Und geht weiter. Ich auch nicht, Mr. Sanders. Er geht aus dem Raum und geht... mit euch alle Treppen nach oben und betritt im Flur der Angestellten. Hier wohnen die Angestellten, mein Herr, betritt mit dir einen recht großen Raum, der noch übrig ist. Ich habe hier umbauen lassen, ich habe das Personal nach unten geschraubt, damit ich ein bisschen Platz habe für meine wertvollste Sammlung. Und er öffnet eine Tür. Okay. Bitte gehen Sie vor. Ich gehe rein. Mhm. Du siehst einen Raum, der beleuchtet ist. Ja, hier, mein Allerheiligstes. Du siehst einen Raum mit verschiedensten Gegenständen, Artefakten, mit verschiedensten Sachen. Williams grinst dich an. So, ja, hier ist meine Leidenschaft. Du erkennst ein Beil, was dort liegt. Du erkennst verschiedene Federschmuck. Du erkennst so eine bespannte Lederhaut. Du ein Tipi ist sogar in der Ecke aufgebaut. Sie sehen, ich begeistere mich für das amerikanische Urvolk. Und das wäre die. Und hinten im Raum ist so. Raum ist quasi wie ein Schlauch. Du kommst rein. Und da sind so diese verschiedenen Artefakte aufgestellt. Und Töpfereien und so ein Kram. Ein Behältnis aus Bullenblasen, also aus Büffelblasen. Wir haben ja alles aus Büffel gemacht. Büffelhörner. Eine Pfeife. Eine Friedenspfeife. Und dahinter ist was abgespannt. Also so was vorgespannt, ein Vorhang, wenn du es so nimmst. Ja, hier ist meine größte Sammlung und mein Prunkstück sollte heute eigentlich hier, wie soll ich sagen, einziehen. Mhm. Was war das genau, Mr. Sanders? Was ist Ihr Prunkstück? Worauf haben Sie gewartet? Ich sehe ja, Sie haben eine beachtliche Sammlung, die ist sehr beeindruckend. Ja, ich bin sehr stolz drauf. Ich schäme mich ein bisschen dafür, aber er eröffnet den Vorhang und du siehst wie eine Zelle. Nicht schäbig eingerichtet, die Zelle, also ein ordentliches Bett, ein Sessel, ein Teppich ist auch, ein Regal, ein. Ja. Ich schäme mich ein bisschen dafür, aber ja, Indianer sind ja eigentlich ein faszinierendes Volk. Ja, das sind ja so urwüchsige Menschen, kann man dazu ja nicht sagen. Also das sind ja Primitivlinge. Also ich wollte ja eigentlich ein Ureinwohner in meine Sammlung einfügen. Ein Exemplar, ein lebendes Exemplar eines Ureinwohners. Mr. Sanders, ich will Sie nicht beleidigen. Sie sind ein sehr cleverer Mann, denke ich. Und ja, haben Sie gut erkannt. Kommt das nicht der Sklaverei gleich, Mr. Sanders? Ja, aber wo ist das Problem? Ich sehe kein Problem. Ich wollte nur mal fragen, ob wir uns beide verstehen, weil ich... Ja, die Sklaverei hält unsere Welt am Laufen. Schauen Sie sich doch nur mal die Baumwollplantagen im Süden Amerikas an. So. Auch Sie haben bestimmt Ihre Sklaven. Natürlich, Mr. Sanders. Vor allem Liebessklaven. Ja, das würde ich gerne sagen. Sklaven ist leicht, ich verstehe. Wir verstehen uns, ich sehe das. Und er pustet jovial Rauch aus seiner Zigarre. Also Sie wissen ganz genau, wie man günstige Arbeitskräfte beschafft, sage ich mal so. Ja, er soll ja nicht arbeiten. Er soll sich bei mir wohlfühlen. Und ich kann ihn dann jeden Abend in Ruhe betrachten. Wie ein Goldfisch. Ja, es ist halt sozusagen mein kleines Haustier. Ich verstehe. Er wird es auch bei mir nicht schlecht haben. Also ich habe auch extra dafür sorgen lassen, dass es einer ist, der unsere Sprache versteht. Also er wird zu lesen bekommen, er wird gut zu essen bekommen, er wird es gut haben bei mir, besser als bei sich in der Wildnis. Sie sind so großzügig, Mr. Sanders. Sie sind ein toller Mann und innerlich denke ich mir, so ein Penner. Ich wende mich kurz mal, Mr. Sanders, ich habe kurz eine Frage an Mr. Williams. Ja. Hank! Er guckt gerade so auf einen Tomahawk, was da liegt, ausgestellt. Ja? Dreht sich rum, ja? Was ist denn los? Hank, Robert. Wo ist der Sklave jetzt? Wo ist dieser Mann abgeblieben? Ja, also Sie haben ja gesehen, in der Kiste, er scheint sich auch nicht verletzt zu haben. Irgendwie, er ist nicht mehr da. Das heißt... Wahrscheinlich ist er ausgebrochen. Das heißt, wir haben wohl jetzt einen wilden Mann. in der Zivilisation freigelassen, was passiert, wenn eine wilde Bestie in einer unbekannten Umgebung freigelassen wird? Ich lasse eine kurze Schweigeminute, guck mich um und dann fange ich leicht an zu nicken und sage, sie geht jagen. Oh mein Gott, Sie wollen jetzt nicht, Sanders redet, Sie wollen doch jetzt nicht im Ernst sagen, dass der Ureinwohner Evans auf dem Gewissen hat. Ich will nicht vom Schlimmsten ausgehen, aber ich glaube, wir müssen damit rechnen, dass er Evans zum Fressen gern hatte. Was? Zum Fressen? Ja, was denken Sie, was passiert, wenn Sie ein Raubtier in eine Kiste stellen, es in seinen eigenen Exkrementen leben lassen, erst Hunger erleidet und dann plötzlich freigelassen wird in einer Umgebung, wo das Fleisch förmlich präsentiert wird, schön gehüllt in Kleidung und lecker Schmecker herumläuft und man es einfach nur reißen muss und wie aus einem Topf die Gedärme haben Sie ihm nicht zu essen gegeben? Und Williams antwortet, natürlich habe ich ihm zu essen gegeben. Er war top versorgt durch eine kleine Klappe. Man hat die Klappe leider nicht mehr erkennen können, nachdem die Kiste zerstört war. Aber ich wundere mich. Es ist schwierig. Das spricht natürlich gegen meine These, Hank, ein wenig. Aber wir lassen sie mal noch so stehen, Hank. Man hat aus dem, ich muss immer dazu sagen, ich hätte die vielleicht ein bisschen anders definieren sollen, dass man die besser unterscheiden kann. Man muss dazu sagen, die Belegschaft hat sich nicht mehr in die Nähe der Kiste getraut. Ich habe immer gefüttert. Es kamen immer merkwürdige Gesänge aus der Kiste hinaus. Merkwürdige Dinge, die fast wie, wie soll ich sagen? Ja, es ist komischer Aberglaube. Beschwörungen? Keine Ahnung. Ja. Und du merkst, dass Sanders ruhiger wird. Er wird ruhiger. Er sagt, wird nachdenklich, schaut so auf die Zelle, überlegt. Ich meine so, wie soll ich sagen, wertlos dieser Mitarbeiter, mein Butler war, er war schon ein bisschen älter, habe ich doch indirekt einem Menschen, ein Leben auf dem Gewissen. Ich meine, ich habe viele auf meinen Fahrten verloren. Die See hat sie mir abgenommen, aber ich als direkter Schuldiger, wie soll ich sagen? Mr. Ryder. Mr. Ryder. That's all right, Mr. Sanders. Mr. Ryder, wie ich vernommen habe, sind Sie Privatdetektiv. Ich würde Sie gerne auf den Fall ansetzen. Natürlich gegen eine großzügige Belohnung. Bitte helfen Sie mir, diese entflohene Kreatur wieder einzusammeln. Das ist ja kein Mensch. Mr. Sanders, ich muss erstmal kurz gucken, ob ich Zeit dafür habe. Ich greife meine Tasche, gucke nach der Uhr. Ah, meine Uhr wurde mir leider abgenommen, Mr. Sanders. Ja. Wie spät ist es eigentlich gerade? Können Sie mir gerade... Mr. Sanders zieht eine sehr schmuckvolle Taschenuhr aus. Es ist kurz vor Mitternacht. Das ist eine sehr schöne Uhr, die Sie da haben. Eine sehr schöne Muss. Glock. Glock aus der Tasche. Glock Tasche. Er zieht die Uhr, wie gesagt, es ist 11:45. The Midnight Hour is close at hand. Mr. Sanders, wenn ich einwillige in diesen Fall und den übernehme, dann brauche ich Ihre komplette Unterstützung, all Ihre Ressourcen. Lassen Sie mich überlegen. Die Sie erübrigen können. müssen Sie mir natürlich am besten zur Verfügung stellen. Was kann ich Ihnen zur Verfügung stellen? Ich meine, es muss jetzt schnell gehen. Sie verstehen schon, ne? Natürlich. Ich könnte Geld gebrauchen. Kriegen Sie? Vielleicht einen Butler? Kriegen Sie nicht, er ist tot. Mr. Sanders, Sie haben doch bestimmt noch 20 Butler an der Hand. Ich habe noch eine Küchenfrau. Und ein Dienstmädchen, das war's. Ich habe Ihnen bereits erklärt, dass ich zugunsten meiner Sammlung meinen Personalstab ein bisschen abgebaut habe. Das ist schade, Mr. Sanders. Gibt es sonst noch, haben Sie noch irgendwelche Angestellten außerhalb dieser Sache, die vielleicht für Sie bestimmte Botengänge machen? Oder vielleicht hat ja Mr. Williams auch noch Leute von seiner Crew, die er übrigen kann. Mr. Williams verschluckt sich an seiner Zigarre. Meine Herren, so leid es mir tut, ja, also ich bin Seemann, ich habe in jedem Hafen, wie soll ich sagen, eine andere Dame, ja, ich habe noch mein bescheidenes Auskommen in den Kolonien, nicht in den Kolonien, ich sage immer Kolonien, das war ja früher meine Kolonie, in der neuen Welt, hier besitze ich nichts, außer den bescheidenen Besitzen meiner Kapitänskajüte. Das ist natürlich sehr schade. Okay, dann werde ich wohl diese Forderung nicht erfüllt bekommen. Mhm. Auf jeden Fall brauche ich Geld, um gut ermitteln zu können. Haben Sie irgendwelche Kontakte, die mir weiterhelfen können, Mr. Sanders oder Mr. Williams? Vielleicht zur Polizei oder zu anderen Institutionen, die bei der Ermittlung weiterhelfen könnten? Das nicht, aber mein Nachbar ist passionierter Jäger. Vielleicht könnte man da ein kleines Arrangement treffen. Vielleicht könnte man auch einen... Ich meine, Sie haben wahrscheinlich als Detektiv eine begnadete Auffassungsgabe, aber eine tierische Auffassungsgabe eines, wie soll ich sagen, Spürhundes. Sie gehen richtig in der Annahme. Meine Waffe ist eigentlich meine Name. Meine Nase. Meine Nase, meine ich natürlich. Da habe ich Sie kurz an der Nase herumgeführt. An der Nase herumgeführt. Wenn Sie verstehen. Und ich könnte aber vielleicht auch, wie soll ich sagen, apropos Waffe. Ich könnte vielleicht eine Waffe gebrauchen, um mich eventuell zu erwehren gegen mögliche Übergriffe. Ich nenne es mal der Bestie, die Sie in diesen Käfig einsperren wollten. Vielleicht muss ich mich verteidigen. Der Ureinwohner, ich weiß nicht. Ja, sicher, wir können bestimmt mal Colonel Mountbatten fragen. Ist der Nachbar. Ich selbst habe nur meine alten Säbel. Ich war nie ein Freund von Schusswaffen. Okay, Mr. Mountbatten. Okay, dann ist das wahrscheinlich der Mann, der mir am ehesten weiterhelfen kann, Mr. Sanders. Meine Herren, ich werde mich jetzt von Ihnen verabschieden. Ich habe noch ein kleines, ja, wie soll ich sagen, Arrangement einzuhalten mit einem Krug. Wir sprechen uns morgen wieder. Mein alter Freund Williams, wir reden über vielleicht die nächste Lieferung und ich werde Sie jetzt hier verlassen. Ich kann Sie leider nicht auf Ihrer Reise, auf Ihrer Jagd begleiten. Ich drücke Ihnen, ich wünsche Ihnen alles Glück der Welt. Bitte kommen Sie morgen bei mir vorbei. Okay, Mr. Sanders, es hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Mr. Williams, wenn ich bitten darf. Achso, Mr. Williams verlässt uns. Mr. Williams. Okay. Mr. Williams. Mr. Hank. Das hat mich gefreut. Danke. Erreiche die Hand. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich hoffe, Sie treffen das Monstrum ein und machen ihm den Gar aus. Oder Sie können es in der Sammlung integrieren. Das auf jeden Fall, Mr. Williams. Hank. Sie können sich auf mich verlassen. Ich wende mich Mr. Sanders nochmal zu und sage, Mr. Sanders, gibt es die Möglichkeit, Ja. Dass ich die Nacht hier in ihren Räumlichkeiten verbringen kann? Die Möglichkeit grundsätzlich ist gegeben. Ich habe immer Gästezimmer bereit. Sehr gerne, Sie sind mein Gast. Vielen Dank, das ist von Ihnen sehr nett, Mr. Sanders. Ich bedanke mich. Kurz kommt ein kleiner Wirkreiz hoch, weil ich den so schmierig finde. Ja, und dann werde ich erstmal die Nacht dort verbringen. Mr. Sanders, ich kann mich morgen noch nicht direkt mit dem Fall beschäftigen, weil ich noch ein kleines Meeting habe mit ein paar Amtsinhabern, mit denen ich es mir nicht verscherzen möchte in dieser Stadt. Sie wissen, ich komme ja nicht von hier. Und danach werde ich mich sofort mit der Ermittlung beschäftigen, mich mit Mr. Mount, Colonel Mountbatten, mein Freund, treffen. So leid es mir tut. Es durch unsere Stadt geht eine reißende Bestie. Ich glaube, wir sind nicht in der Lage, jetzt zu pausieren. Wir müssten los, solange die Spur noch heiß ist. Wie gesagt, wir haben einen Fährtenhund an der Hand. Mr. Sanders, wollen Sie mir sagen, dass Sie die Nacht zum Tag machen wollen? Ich werde Ihrer bereits überdrüssig. Okay, Mr. Sanders. Sie verstehen, glaube ich nicht, wie ernst die Lage ist. Sie verkennen die Lage. Ich glaube auch nicht, Mr. Sanders. Folgen Sie mir. Ich gebe nach. Im Vorbeigehen nimmt er sich das Tomahawk in die Hand und verlässt die Tür. Er dreht jetzt wirklich auf. Er ist im Mode, sag ich mal. Okay. Gut, dann gehe ich mit. Dann legen wir gleich los. Verlässt das Haus. Mr. Sanders, ich würde vorschlagen, wir besuchen zunächst Mr. Button. Mountbatten. Mr. Mountbatten. Ja, er geht quasi raus. Button. Er geht raus, geht an die Nachbartür, klopft. Und eine sehr hässliche Haushälterin öffnet. Ja! Ja. Werte Frau, wir bräuchten bitte Toby. Nee, nicht Toby. Warte mal, wie hieß der? Wir bräuchten bitte den Bluthund von Mr. Mountbatten. Und ich glaube hier, mein Freund, wie soll ich sagen, jetzt Angestellter. Du merkst das. Er hat jetzt einen ganz anderen Bezug zu dir. Er sieht dich jetzt dadurch, dass er dich bezahlen wird. Und auch fürstlich bezahlen wird, geht er jetzt auch anders mit dir um. Die Höflichkeit ist mehr oder weniger verflogen. Er geht. Und Mr. Mountbatten ist aber leider schon im Bett. Mountbatten. Ich meine wohl im Mountbatten. Mountbatten. Hat sich wohl in die Batten-Landschaft begeben. Aber Sie wissen ja, ich bin ein guter Freund von Mr. Mountbatten und ja, kommen Sie rein. Wir sind halt wirklich echt gute Bekannte. Und sie führt euch zuerst in den Hund Hinterhof, ganz normaler Hinterhof, und übergibt euch den Bluthund. Greifen Sie schon zu. Und sie reicht halt Leine. Schau mir den Bluthund mal an. Er hat echt lange Ohren, ist sehr tief gewachsen und hat so echt Penneraugen. So. Guckt dich an, ist gerade so da. Aber er ist nicht unfreundlich. Also er schnüffelt an dir und ist nicht unfreundlich. Du kannst hinter dir, wenn du möchtest, die Heizung anmachen, wenn dir kalt wird. Ist die Haushälterin jetzt gerade noch dabei? Oder ja, die ist noch dabei. Dann wende ich mich der Haushälterin nochmal zu. Ja, sage, wie kann ich Ihnen helfen? Welchen Namen hat der Spürhund? Bluthund? Bluthund. Bluthund. Einfach Bluthund ist sein Name. Ja. Kann ich ihn Pluto nennen? Nennen Sie ihn, wie möchten. Okay, Pluto. Das ist gewohnt. Okay. Pluto. Pluto-Hund. Bluthund. Okay, dann werden wir uns auf die Jagd begeben. Okay. Und guck nochmal so ganz cool in den Raum. Schau keinen direkt an. Ja. Mach's Gesicht zur Faust. Genau. Okay, ja. Und ihr begebt euch. Ja, was machen wir mit dem Blutzeug? Habt ihr vielleicht irgendwie eine Spur, an dem wir vielleicht irgendwie einen Gegenstand dieses Menschen oder haben sie irgendwas? Ich glaube, wir müssten vielleicht nochmal zur Unfallstelle. Ich weiß es nicht. Sie sind der Detektiv. Ich bin jetzt mal ihr Begleiter. Ich lasse sie jetzt vollkommen walten. Ich habe jetzt ressourcentechnisch, hier haben sie 5 Pfund Sterling. Das ist eine Menge Geld. Das ist ein Arsch voll Geld. In der damaligen Zeit. Bitte schöpfen Sie Ihre Möglichkeiten vollkommen aus. Die ich jetzt richtig in der Annahme, dass er bei mir bleibt, Sanders? Er begleitet dich. Okay, Mr. Sanders, wir beginnen unsere Suche am Hafen, dort, wo das Unglück geschehen ist. Ja. Mr. Sanders, haben wir eine Kutsche zur Verfügung, dass wir vielleicht schneller vorankommen? Also privat besitze ich keine Kutsche, aber ich nehme immer eine. Und er pfeift und es kommt aus einer dunklen Ecke zufällig eine Kutsche ran. Oh, guten Abend, Mister. Mister, steigen Sie ein. Ja. Borat. Mein Name ist Borat. Wie ist Ihr Name, Kutscher? Sind Sie... Ivan, du kennst mich doch. Ah, okay. Ivan, Ich dachte immer noch... Ich nenne immer alle Kutscher Ashton, immer aus Gewohnheit, weil ich kann immer einen Ashton-Kutscher. Okay, kenne ich nicht. Weil der war ein richtiger, echter Kutscher quasi. Und krass. Wir müssen wieder zurück zum Hafen. Okay, Mr. dann Ivan, fahren wir zurück zum Hafen. Hier, bitte noch etwas zu trinken, mein Freund. Gehe ich richtig in Annahme, dass es wieder Brandy ist? Ja, aber aufgefüllt ist klar, war schon alle. Sehr schön. Ich nehme wieder einen Schluck. Ja. Und guck so zu Mr. Sanders. Das hilft uns bei unserer Suche, Mr. Sanders. Und rück, gib ihm das gleich weiter. Okay. Trink nur die Hälfte davon. Er trinkt. Okay. Dann gehe ich mal davon aus, dass wir jetzt möglichst schnell zum Hafen zurückkommen. Also Ivan, wir müssen zum Hafen. Ja. Okay. Und er kommt an. Okay. Gut, dann sind wir jetzt... Sanders bezahlt. Sehr gut. Genau. Dann sind wir jetzt wieder da unten. Ja. Okay, Mr. Sanders, die Kiste ist dort hinten runtergestürzt. Okay, führen Sie mich hingehen. Ja. Sie sind der Detektiv, ich folge Ihnen. Ich bin nur, wie soll ich sagen, Verstärkung. Okay, kommen Sie mit, Mr. Sanders. Ich führe Sie zielsicher mit unserem Bluthund zu. Er folgt dir. Du merkst, wie passiv er wird. Also er verlässt sich voll und ganz auf deine, auf dein Können. Gut, wir gehen, dort zu der Stelle, wo die Kiste runtergefallen ist. Ja, es ist nichts mehr da. Alles weg. Alles weg. Okay. Mr. Sanders, ich bin schockiert. Hier war die Kiste. Leider ist sie jetzt weg, aber vielleicht können wir noch irgendwie Spuren, Gerüche aufnehmen, die hier vielleicht noch verteilt sind. Schauen Sie vielleicht mal da drüben so am Hafenpier, ob da irgendwie was noch liegt. Okay, er geht gucken. Er ist jetzt wirklich... Er hilft dir. Er will dir auch wirklich helfen. So, ich bleibe an dieser Stelle, wo die Kiste war sozusagen und drehe ihm den Rücken zu, bücke mich zum Bluthund, den habe ich ja noch an der Leine, ja, und hole langsam unauffällig das Lederkleidungsstück aus der Tasche und halte es dem Bluthund hin. Okay, er schnüffelt dran und guckt dich an. Leg los, Bluto! Sag ich zu ihm. Und er fängt an zu schnüffeln. Und schlägt an. Gut, und zieht in eine Richtung. Setz Riecher ein. Und er zieht in eine Richtung. Und pack schnell wieder das Ding weg und sagt, Mr. Sanders, ja, die Gerüche waren noch vorhanden. So, und welch ein Zufall. Und für eine richtige Spürnase, wie ich es auch bin, und Pluto auch ist, verfliegt so ein Geruch nicht so schnell. Und sage, schnell kommen Sie mit, Pluto hat eine Witterung aufgenommen und wir folgen der Spürnase, der Pluto-Nase. Und ich lasse mich von ihm mitziehen quasi. Ja. Okay. Welche Richtung geht's? Er folgt jetzt wieder Richtung Stadt. Das Problem ist, er kommt in die Pottery Road. Ja. In die Pottery Road ist bereits relativ geräumt, die Leiche ist weg. Und die Eine Blutlache ist noch auf dem Boden. Mr. Sanders geht entlang und schaut sich die Blutlache an und schaut dich an und deutet so auf den Fleck. Ich gucke ihn an und sag: Es tut mir leid, Mr. Sanders. Ja. Hier ist Ihr ehrwürdiger Butler und vielleicht ist er auch leicht ein Freund für Sie gewesen. Vermutlich Herr Butler und Angestellter Christopher Evans verstorben. Wir möchten uns heute hier seiner gedenken. Evans war ein toller Butler. Ja. Er hatte... Es ging. Ich habe ihn scherzhaft immer Chris Evans genannt, weil Christopher Evans, Sie verstehen. Ja, er hatte wunderschöne weiße Handschuhe, glaube ich. Und das ist bei Butler nun mal so. Bestimmt auch ein Handtuch, kann ich mir vorstellen. Das wunderschöne Handtuch? Ein Taschentuch, meine ich. Was wunderschön weiß. Hatte ein Taschentuch? Hatte er nicht? Ich gucke ihn nach. Das frage ich Sie. Ich glaube, er hatte eins. Ja. Wie sah das denn aus? Weiß. Weiß. Und es hatte die Initialen RS darauf. Donnerknispel, dieser elende Dieb, er hat es verdient, aufgerissen zu werden. Mr. Sanders, wir wollen doch jetzt nicht in dieser Situation, in der wir einem Verstorbenen eigentlich gedenken sollten. Der Hund zieht an deiner Leine. Und, oh, meine Rute schlägt an. Ach nee, die andere, das war die Hundeleine. Oh, Verzeihung. Mr. Evans, Mr. Sanders. Ja. Es tut mir leid, aber der Hund riecht was. Vergessen wir Evans mal. Moment, wir müssen weiter. Los, weiter. Los, lauf wie der Wind, rufe ich noch zu Pluto. Ihr lauft die Pottery Road, also das sind ja nicht alle Straßen, da ist noch ein feines Straßennetz dazwischen. Ja. Die Pottery Road entlang, nicht die Pottery Road, die, wie hieß die, die Harbor Lane entlang. Harbor Lane. Das war die Harbor Lane, Entschuldigung, habe mich versprochen. So, weil da ist ja der... Evans? Da ist der vorbeigekommen, der Flüchtling. Ach, der Flüchtling. Und er... Ja. Er führt euch wirklich durch die halbe Stadt. Durch die halbe Stadt. Bis hierhin. Bis daraus. Mhm. Ihr betretet einen dunklen Ort. Sollen wir nochmal zoomen? Das sind wir quasi jetzt noch hinterm Anwesen. Ihr seid, noch, ihr seid richtig, richtig weit gekommen. Ihr seid richtig in die Stadt rein. Mhm. Er kommt an den Ford Park, das ist der Ford Park hier vorne, an den Ford Park Cemetery. Ein gusseisernes Tor drüber, Ford Park Cemetery. Es ist dunkel, es ist verdammt dunkel. Ihr seht, der Hund schnüffelt weiter und läuft. Er läuft über ausgetretene Kieswege. Zwischen dunklen Stelen und Grabsteinen hindurch. Und der Hund bellt kurz. Und zieht euch in eine Richtung. Ich reagiere drauf und sage: Was ist Pluto? Ist Aunt Megan in großer Gefahr? Brennt die Scheune? Und laufe mit. Habe ich nicht verstanden. Sollte so eine Flipper-Anspielung sein. So. Ach so, okay. Flipper macht ein Geräusch und die Leute wissen immer genau, was los ist. Lassie. Was? Ein Kind ist in den Brunnen gefallen? Ja, er zieht euch. Er möchte wirklich wohin. Hm? So. Beginn mit. Ich sage, Mr. Sanders, ab hier zücken Sie am besten Ihr Tomahawk. Denn wer weiß, welche gruseligen Gestalten sind Sie eigentlich bewaffnet? Sich hier erheben könnten. Er kommt näher zu dir, bleibt in deiner Nähe. Sind Sie eigentlich bewaffnet? Mr. Sanders, meine Waffe ist der Verstand. Nein, ich habe keine normale Schießwaffe oder Waffe zum Aber ich habe doch gesagt, Sie sollen... Mr. Sanders, bitte Sie. Ich habe Pluto und der wird schon... alle Gefahren auffressen. Okay. Die sich uns in den Weg stellen. Sie sind ein unmöglicher Dude. Los. Und ich sage Ihnen, wenn's hart auf hart kommt, habe ich kein Taschenmesser mehr. Dann habe ich kein Taschenmesser aber einen Monokel, den ich einsetzen werde, um der Angst ins Auge zu sehen. Okay. Okay, folgen wir dieser Spur nun. Okay. Der Bluthund, Pluto, führt euch zu einer Reihe von Gräbern, 4 Stück nebeneinander. Du siehst sie nur schemenhaft im Dunkeln. Hm. Kann ich erkennen, was auf den Gräbern steht? Wer da begraben liegt? Du könntest sehen, wenn du richtig nah rangehst. Okay, ich lasse auf jeden Fall Pluto bei mir. Ich nehm mit und gehe mal näher ran. Mhm. Schau mir genau an. Du stolperst über etwas. Ich schau mir an, worüber ich gestolpert bin. Sanders sagt, ach verdammt, hätten wir uns nur irgendwie ein Licht mitgenommen. Hm. Mr. Sanders, ich glaube, wir sind... Du verletzt dich aber nicht dabei, also bei dem Sturz. Das ist vielleicht noch wichtig. Mr. Sanders, ich glaube, wir sind etwas voreilig losgegangen. Und ich versuche jetzt mal so langsam danach zu fummeln, was da war, was ich gestolpert bin. Versuche es zu erfühlen. Du merkst Stoff, der fühlst etwas lang. Na? Feuchtigkeit. Unten, es ist wie so rundlich. So, Stoff. Unterschiedlichster Fabrikation. Spitze Lederschuhe, ein Absatz. Hm? Je weiter du nach oben greifst, Flüssigkeit, nicht mehr ganz warm, du spürst einen Rand, die Sachen sind gerissen. Und fährst du ins Loch oder nicht? Mr. Sanders? Ja. Ich erfülle hier gerade etwas, das Sie vielleicht interessieren könnte. Wollen Sie mal kurz reinfassen? Um Gottes Willen, nein. Sie sind hier der Detektiv. Ich bin die Verstärkung. Okay, dann fasse ich rein. Okay. Fest rein. Mhm. Spürst Feuchtigkeit. Und merkst, würfel mal auf. Handeln? Auf an. Ja. Oder nee. Auf hier. Auf Anatomie. Pathologisches Wissen, ja. 70. Ich habe eine 30. Es ist noch leicht warm. Du denkst, es sind Würste in Soße. Mr. Sanders, falls wir Hunger bekommen, glaube ich, sind wir gut versorgt heute. Denn ich spüre Würstchen, Mr. Sanders. Ja. Puh. Das klingt ganz schön ekelhaft. Und die eine Wolke schiebt sich vom Himmel weg, denn es ist relativ heller Mond, fast Vollmond. Und dein Sichtfeld, du siehst jetzt endlich was. Hm? Und du siehst, dass du Organe in den Händen hältst. Eine ältere Frau liegt vor dir und du verlierst 10 Geistesstärke. Geistes, ganz unten die, was wir eingefügt haben. Ach so. 10 geistige Gesundheit. Ich bin das jetzt bei 70, meine Damen und Herren. Denn du bist zwar bewandert, aber es schockt dich. Du bist davon ausgegangen, irgendwas anderes liegt hier. Dein Wissen hat dich nicht zum richtigen Ziel gebracht. Verdammt. Ist das etwas? Es ist fast dasselbe Bild wie bei Christopher. Die alte Dame, alte hagere Dame, liegt mit offener Bauchdecke, Organe fehlen, ihr Gesicht ist angefressen. Sie ist schon echt kalt. Nur im Inneren, du hast es ja gefühlt, die Wärme im Inneren. Hast du, deine Hände sind blutbefleckt, die sind komplett. Deine rechte Hand, bist du Rechtshänder? Ja. Ist komplett rot, du warst ja drin. Da hättest du dir nicht gedacht, dass du so heute in eine Frau eindringst. So, kleiner Scherz am Rande. Immerhin ist sie noch warm. Ja. Und Sanders, sagt, das kann nicht sein. Es ist also wahr. Was, Mr. Sanders? Was ist wahr? Es mordet. Es mordet. Er rückt nicht mit der Sprache raus. Er sagt nur, es mordet. Mr. Sanders, ich habe eine wichtige Erkenntnis mit Ihnen zu teilen. Es handelt sich hier um eine Leiche. Sie ist aber noch warm. Das heißt, kombiniere. Mhm. Der Mord ist vor kurzer Zeit geschehen. Vielleicht sollten wir diese Leiche genauestens untersuchen, ob sie noch wichtige Gegenstände bei sich trägt. Kennen Sie vielleicht ganz zufällig diese Frau? Können Sie sie noch erkennen? Leider nicht. Schade, Mr. Sanders. Ich werde sie nun untersuchen, ihre Kleidung. Auf einmal hörst du Schritte, die über den Kiesweg schlurfen. Ja. Du hast eine ältlichere Männerstimme. Miss Sophie, sind Sie noch da? Und er kommt näher und sieht euch vor der Leiche knien, mit roten Händen. Hm. Sie Perversling, was machen Sie da? Miss Sophie. Es ist der Totengräber, wie du an seiner Schaufel erkennst. Und er greift euch an. Denn er... Euch werde ich zeigen. Er greift euch an. Ich lasse mal die Gruselmusik drauf. Das passt so schön zum Setting, finde ich. Auf jeden Fall. Der hat eine Schaufel. Was könnt ihr nur mit Miss Sophie? Immer besucht sie ihre Freunde. Jeden Abend am Ende des Monats. Weil euch überrascht hat er den ersten Move. Scheiße. Was habe ich überhaupt für eine Initiative? Ich habe... Wie war das? Das war auf Handeln, gell? Ja. 18. Und dann plus W10, gell? War das? Ja. Hm. Plus 5... Da habe ich 23. Das ist schon verdammt schnell. Du darfst anfangen. Okay. Ich versuche dem die Schaufel zu entreißen. Okay. Ist ein gewagter Move. Wirklich ein gewagter Move. Was geht man da auf Handeln oder was? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube auf Handeln. Das andere passt ja nicht. Hm. Handeln. Er ist aber sehr aufmerksam und ganz schön in Wut. Machen wir mal. Da greift die natürlich fest, gell? Ja. Das ist sein Arbeitswerkzeug. Hm. Also ist auch für sein Alter noch recht gut gestählt. So. Ich versuch's trotzdem. Ja. Okay. Da muss ich jetzt auf Handeln. Acht erschwert. Also eine W20. 10 oder weniger, ne? Genau. Ah, fuck, eine 16. Du kannst sie ihm nicht entreißen. Er ist am Zug. Na gut, nee. Vielleicht. Die Handlung ist ja vorbei. Hm. Eigentlich ist er ja am Zug. Ja, ne? Oder? Ich habe gerade noch überlegt, ob ich einen Geistesblitzpunkt versuche, aber ich lasse es dabei. Mr. Sanders, ich hab's probiert. Ich wollte ihn entwaffnen. Er ist gescheitert. Hm? Mr. Sanders ist dran. Er zieht nicht das Tomahawk. Er redet. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Du bist wieder dran. Er ist halt echt ein krasser Feigling da. Okay. Mr. Sanders, also ich versuche kurz mit ihm zu reden sozusagen oder ihm was zu rufen. Mr. Sanders! Nutzen Sie die Axt oder das Tomahawk. Und wenn Sie zu feige sind, dann geben Sie es mir. Und ich versuche den Totengräber irgendwie auszunocken, sag ich mal. Ja, ja. Und zwar probiere ich mal, ich versuche den mal richtig vors Schienbein zu latschen. Oh Gott, okay. So dass der humpeln muss oder sowas. Ja. Aber richtig, so ein richtig gezierter Tritt vors Schienbein. Ja. Das hilft immer. Okay. Dann mach's auf Handeln. Eine 2. Das ist doch schon mal gut. Ich habe auch spitze Schuhe, gell? Vergiss das. Stimmt. Spitze Schuhe geben plus eins. Nicht nur spitze Stifte, auch spitze Schuhe. Na, spitze Schuhe geben plus eins Schaden. Wie viel hast du? Ich weiß gar nicht, was ich mache an Schaden. Musst du festlegen. Ich habe jetzt keine Wasser oder sowas. Basiswert. Also ein W10 oder was? Kampf, ja. W10 plus eins. Sind 6, 7. 7. Das Feuer ist Schienbein. Spitze Stifte. Ich muss mal so pinkeln, ey. Wir machen dann irgendwann das große Pen and Paper Pinkelpausen Podcast Game. Dann hört er es nur strullen. Er humpelt jetzt so rum. Ah, du Monster. Jetzt denkt er, er denkt, du bist das Monster, weil. Ja. So. Er versucht sich trotzdem weiter anzugreifen. Er holt mit seiner Schaufel aus. Du bist gerade in seiner Nähe. Ich versuche noch, mich ein bisschen zu schützen, sei mal, indem ich die Hände hochlege. Er ist gescheitert. Gut. Er ist sowieso gescheitert. Er ist halt alt. Und es ist dunkel. Also man sieht es ja nur im Licht des Mondscheins. So. Jetzt ist Sanders dran. Sanders schmeißt den Tomahawk rüber. Hier! Ich versuche es aufzufangen. Ja. Soll ich nochmal würfeln auf Geschick oder irgendwas? Ja. Ob ich es fange? Auf Handeln, ja. Handeln. Ne? 6. Ne, 6. Du hast es gefangen. Sehr gut. Das war sein Zug. Du bist dran. Gut, okay. Ich versuche kurz zu beschwichtigen, sag ich ja. Mal. Mr. Totengräber. Mir ist jetzt eben zufällig ein Tomahawk zugeflogen. Ein Tomahawk zugeflogen und eben auch, wie soll man sagen, eben ist mir ein bisschen, ich hatte so einen Trittreflex gegen ihr Schienbein. Sie haben also gemerkt, ich habe nicht vor, sie umzubringen eigentlich. Es kann aber durchaus sein, dass so etwas passiert am heutigen Tag. Ich möchte aber eigentlich diese Sache in Ruhe klären. Die ganze Situation, die Sie gerade hier vorgefunden haben, ist etwas aus dem Ruder gelaufen und wie soll ich sagen, wir haben diese Frau tot vorgefunden. Mr. Sanders kann Ihnen diese Geschichte natürlich bestätigen. Mein Name ist übrigens Rob Ryder. Rob, Sie können mich gerne Rob nennen. Ich bin Privatdetektiv. Was sind deine sozialen Fähigkeiten nochmal? Ich habe Menschenkenntnis, Imitieren und Lügen. Bitte würfel mal auf dein Soziales. Wie viele Punkte da hast du da? 16 habe ich da. Um 13 erschwert. Hätte ich mal nicht vors Schienbein gelatscht. Erstmal versucht zu beschwichtigen. 10. 10. Shit. Er greift dich an. Es wird wieder nix. Okay. 65. Wird wieder nix. Jetzt erstmal Sanders dran. Sanders ist dran. Macht der was? Macht eigentlich jetzt groß. Also er macht großartig nichts mehr. Er wartet auf deine Anweisung. Du bist der Profi, du bist der Dude, der was kann und er zieht sich zurück. Er versteckt sich hinter den Gräbern. Er ist wirklich ein Coward in der Hinsicht. Okay, Mr. Sanders. Vor allem, ja. Er ist auch schon alt, das darf man nicht vergessen. Gut. Ja, also. Mr. Sanders, ich rufe ihn so zu. Ja. Hören Sie mir zu, kommen Sie zu sich. Sie Bastard. Versuche ihn so ein bisschen versuche ihn so ein bisschen zu motivieren, sag ich mal. Sie alter Bastard. Kommen Sie zu sich. Und versuchen Sie mit mir zusammen diesen Totengräber zu überrumpeln. Sein Schienbein habe ich schon ordentlich getroffen. Jetzt müssen wir ihn in einer glanzvollen Doppelaktion überrumpeln. Ich werde... Was? Wirf auf Überzeugen, auf Soziales. Soziales. Ohne Beschwert. 12? Ich habe 16. 12, ja. Hören Sie mir zu. Ja! Ich werde mit dem Tomahawk... Das ist jetzt ein gewagter Move. Okay. Mit dem Tomahawk auf seine Schaufel werfen, um ihn zu entwaffnen. Sobald er die Schaufel... Er steht aber vor dir. Achso, er steht direkt vor mir. Ja, er greift dich ja an. Er ist ja im Nahkampf mit dir. Okay, pass auf. Nee, dann folgendes. Ich versuche mit dem Tomahawk, mit dem Stiel, seine Hand zu treffen, sodass er den Griff löst von der Schaufel. Ja. Wenn er die Schaufel fallen lässt, rennen sie hinter ihn und packen ihn an seinen Eiern, nein, an seinem Körper, sodass er sich nicht mehr erwehren kann und nicht die Schaufel wieder aufheben kann. Ja! Dann haben wir ihn. Yes! Ja! Jetzt werden wir handeln. Geh, handeln. Ne? Normal. Eine 4? Eine 4. Es gelingt dir. Okay, ich klopfe dem volle Bude mit dem Griff auf die Pfoten. Ich leih mir mal den. Ich habe nämlich keinen anderen G20 drauf. Ja. Da. Captain schafft's auch. Geil. Er packt ihn. Er packt ihn und die Schaufel liegt am Boden. Es knetscht ein bisschen, als du die Hand triffst. Ist auch schon ein ganz schön okayer Schlag für deine Körpergröße. Du musstest dich ein bisschen hochstrecken. so ein bisschen nach oben schlagen. Das vergesse ich auch immer, dass ich zu klein bin. Er hat ihn. Aber du merkst, dass der Captain in Bredouille kommt. Der Totengräber ist schon jünger. Also der Captain ist schon relativ alt. Okay, ich versuche mal schnell die Schaufel zu... Lass mich, ihr Bestien! Ich versuche mir schnell die Schaufel zu schnappen. Und... Das schaffst du. Und ihm eins überzuziehen mit der Schaufel. Der Stiel ist ja lang genug, da müsste ich drankommen. Wirf aufs Handeln. Also dem Totengräber. Ja. Was ist das? Eine 16? Ich habe 18 auf Handeln. Es gelingt, ja. Okay, also schön auf den Kopf drauf. Richtig schön. Ich hoffe mal, er ist irgendwie erstmal ausgenockt. Oder er, auch nicht. Er wird schlaff im Körper. Er schlafft in den Armen des Captains. Und der Captain legt ihn sanft ab. Und sagt, ich bin so froh, dass wir nicht noch jemanden auf dem Gewissen haben. Ich meine, ich habe ja schon, Sie wissen schon. Da müsste sein, dass wir hätten eigentlich Mr. Evans, wenn der Leichnam noch da gewesen wäre, gleich hier beerdigen können heute, aber das holen wir nach, Mr. Sanders. Okay, Mr. Sanders, die Sache ist jetzt ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, muss ich sagen. Vielleicht sollten wir den Mr. Totengräber, wissen Sie, wie er heißt eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Nein, ich bin ja das erste Mal. Okay, Mr. Sanders. Vielleicht sollten wir den Totengräber zu seinem eigenen Schutz irgendwo festbinden. Ich habe aber leider keinen Strick dabei. Haben Sie irgendwas dabei? Vielleicht einen Gürtel oder ähnliches, was wir nutzen können, um ihm irgendwie die Hände zuzubinden oder sonstiges? Ja, also er greift sich an die Hose, zieht seinen Gürtel raus und gibt ihn dir in die Hand. Okay, dann fesseln wir den jetzt erstmal, den Grave Digger. Ja. Das ist ein Grave. Monster Truck. Das ist ein Grave Digger. Und ich würde ihn dann einfach jetzt an irgendein Grab oder einen Baum quasi ranziehen und dann so anlehnen, sag ich mal, mit dem Oberkörper, so dass er so eben im Sitzen dran lehnt, sag ich mal. Mit Miss Sophie liegt ja zwischen den vier Gräbern. Möchtest du einen von den Gräbern mitlehnen oder eher ein bisschen weg von Miss Sophie? Ja, lehnen den mal woanders dran. Okay. Nicht direkt da daneben. Ja. Und am besten direkt daneben ist ein Baum. Am besten auch, dass er nicht die Leiche nicht direkt wieder sieht, wenn er aufwacht, dass er nicht gleich beim Panik verfällt. Okay, dann. Dass er die nicht direkt wieder das sieht. Das kriegen wir hin, nicht direkt drauf kommt. Ja, gelingt euch. Okay. Ihr seid ja zu zweit und könnt beide anpacken. Okay. Okay, ja, ich würde sagen, wir versuchen den Totengräber mal zu wecken. Also ob er gleich wieder zu sich kommt, aber wahrscheinlich wird es nicht klappen. Ein bisschen zu rütteln, mal innen zu flanken. Er wacht auf. Wacht auf. Er wacht auf. Ihr Monster, was wollt ihr von mir? Mr. Grab. Grab, Sie wissen schon, und so weiter. Ich nenne sie einfach Mr. Grab. Oder wie ist ihr richtiger Name? Mein Name ist Robert Ryder. Ich sage euch gar nichts, ihr Monster. Ich glaube, die Sache ist etwas aus dem Ruder gelaufen. Wenn wir richtige Monster wären, denken Sie genau nach, dann hätten wir sie vielleicht schon... Ich sehe Ihre blutbeschmierte Hand. Mehr brauche ich nicht dazu zu sagen. Okay, wissen Sie was? Denken Sie genau nach, wenn wir wahre Monster wären, Hätten wir ihn dann nicht irgendwie schon die Hand abgeschnitten? Vielleicht gegessen? Oder eine schöne Suppe gekocht aus ihren Eingeweiden? Wirf mal auf Soziales. Um 7 erschwert. Scheiße. Ja, ihr habt den Typen gefesselt. Ja, klar. Brauche ich einen neuen? Ich habe eine 6. Er beruhigt sich ein bisschen und ich weiß nicht, ob sie das. Ich weiß nicht. Und er wirkt ein bisschen verwirrt. Und kann das so richtig alles nicht fassen, so ganz. Und ja, bitte lassen Sie mich irgendwie frei. Bitte. Ich will doch nur wieder zurück zu meiner Familie. Mr. Totengräber, wir sind keine Monster. Miller. Meister Miller? Darf ich Sie so nennen? Bis Miller. Miller. Mr. Miller. Mein Name ist zum dritten Mal Robert Ryder. Sie können mich gerne die Spürnase nennen. Sie können mich gerne auch die Spürnase nennen. Oder einfach Rob. Oder suchen Sie sich aus. Ich höre auf viele Namen. Und ich habe viele Namen. Und auch viele Gesichter kenne ich. Das ist Mr. Sanders zu meiner rechten oder linken. Je nachdem, ja, wo er steht. Manchmal ist er rechts, manchmal links. Das verändert sich je nach Situation. Ich versuche so ein bisschen aufzulockern, die Situation, was mir wahrscheinlich nicht gelingen wird. Immer schön schlechte Witze in ernsten Situationen. Mr. Miller, wir sind bereit, Sie freizulassen. Ihre Schaufel ist nichts passiert übrigens. Ihre Schaufel geht's gut. Das mit Miss Sophie tut uns sehr leid, aber wir sind nochmal. Die arme Miss Sophie. Wir sind nicht dran schuld. Auch wenn sie jetzt nie wieder ein Dinner for One haben kann, Miss Sophie. Es tut mir schrecklich leid. Kein, wirklich so geil, schrecklich Mann. Leid. Du hast sowas von verstanden, ey. So geil. So geil. Ja. Ich möchte Ihnen nur kurz ein, zwei Fragen stellen. Ja. Bitte verstehen Sie, dass ich Sie. Ich lasse Sie erstmal noch gefesselt, dass Sie sich noch ein bisschen beruhigen können, sage ich mal. Und dass Sie nicht gleich flüchten oder uns angreifen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass Sie vielleicht in Panik geraten könnten, Mr. Miller. Aber ich hoffe, wir können das zivilisiert kurz besprechen, Mr. Miller. Miss Sophie hat den Friedhof vor geraumer Zeit oder vor kurzer Zeit betreten. Gehe ich richtig in dieser Annahme? Guck dich fragend an. Denken Sie und nach. Und sagt, sie liegt doch dort. Na klar, muss sie ihn betreten haben. Mr. Miller, denken Sie scharf nach. Wann war das ungefähr? Ich würde sagen, Sie waren nur kurz bewusstlos. Kurz vor 11. Okay, dann ist sie ja schon eine Weile da gewesen. Wissen Sie zufällig, was Miss Sophie hier vorhatte? Wollte sie einfach nur diese Uhrzeit? Miss Sophie? Das ist sehr verdächtig, Mr. Miller. Und was machen Sie so spät hier? Ich habe da hinten ein Grab ausgehoben. Das ist also Ihr Job? Ich bin Totengräber. Deswegen sind Sie also hier auf dem Friedhof. Sophie. So ganz schlechter Detektiv, haben wir so Schlüsse gezogen. Deswegen sind Sie also hier. Miss Sophie ist. Sie besucht ihre Freunde. Dort vorne. Und er nickt so rüber, weil seine Hände sind ja immer noch gefesselt. Aber finden Sie das nicht merkwürdig? Hier gibt es viele Besucher, die so spät in der Nacht auf den Friedhof kommen. Miss Sophie ist eine alte Bekannte. Sie. Ja, wie soll ich sagen? Es sind ihre wenigen Freunde gewesen. Die Dame ist sehr alt gewesen. Hm. Mr. Miller, ist Ihnen. Wie alt war Miss Sophie ungefähr? Wissen Sie das? Können Sie das schätzen? Ich glaube, sie ist sehr, sehr alt gewesen. Wenn nicht gar Anfang 90. Das ist ein stattliches Alter. Können Sie mich jetzt bitte freilassen? Miss Sophie. Wir lassen Sie sofort los, Mr. Miller. Haben Sie nur noch eine Frage? Haben Sie sonst noch irgendeine verdächtige Person gesehen? Außer uns natürlich. Wir sind sehr verdächtig. Ich verstehe Sie. Ich verstehe Ihre Angst. Aber ich lasse Sie sofort frei, Mr. Miller. Und ich gehe schon so langsam hinter Ihnen und fange schon an, so langsam die Schnalle zu lockern. Wenn man nachts arbeitet auf dem Friedhof, sieht man immer mal, außer Miss Sophie, schemenhafte Schatten, die an den Büschen vorbei huschen. Das ist völlig normal. Da habe ich mir, wie soll ich sagen, mache ich mir keine Gedanken mehr darüber. Okay, Sie müssen sich vorstellen, an so einem Ort spielt einem die Psyche öfters mal einen Streich. Da haben Sie recht, Mr. Müller. Ich gehe auch ungern nachts raus oder in den Wald, denn da gibt es seltsame Geräusche, die einen sehr verängstigen können. Deswegen bin ich Sie in diesem Moment gerade los und löse die Schnalle und sowas. Ich danke Ihnen. Und lasse ihn frei. Ich sage, Ihre Schaufel ist übrigens da drüben, Mr. Müller. Sie ist unversehrt. Er nimmt die Schaufel und rennt weg. Polizei! und verschwindet. Ja, okay, wir lassen ihn davonlaufen. Und ich rufe nochmal so empört, aber Mr. Miller, wir haben uns doch so zivilisiert unterhalten. So, rennt davon so. Ein bisschen habe ich auch was von Psycho, wie ich spiele, gell? Ja, und, das stimmt. Es soll sich mit der Lotion eincremen. Und sag, wende mich wieder Mr. Sanders zu. Tja, Mr. Sanders, ist so ganz gut gelaufen, oder? Gehen wir nochmal zu Miss Sophie. Mhm. Ich hoffe, die Nacht spendet uns noch genug Licht, dass wir die Leiche nochmal etwas genauer angucken können. Ich gucke mir die Leiche jetzt nochmal an, ob sie wieder ähnlich zugerichtet ist, sag ich mal, wie die erste Leiche. Soll ich würfeln, oder? Nein. Nee, gut. Organe fehlen. Das Gesicht ist leicht angefressen. Es weist Verletzung auf. Mittlerweile ist sie nah am Kaltwerden. Sie wird langsam wirklich kalt. Okay. Mr. Sanders, wir müssen trotzdem die Taschen nochmal untersuchen. Und fangen an, dann nochmal zu gucken, was er bei sich hatte, sag ich mal. Ja. Was er so bei sich trägt, sag ich mal. Also in der Hand hat sie ein fein besticktes Seidentaschentuch. Aber sonst nichts weiter. Okay. Sie hat jetzt keine großartigen Besitztümer mit. Ich stecke das Taschentuch mal ein. Okay. Sind da irgendwelche Initialen drauf? Oder sind Nein. Das? Gut, okay. Mr. Sanders? Ja. Ich fürchte, wir haben eine zweite Leiche. Es handelt sich um den zweiten Mord heute Nacht. Sie haben eine Bestie freigelassen, Mr. Sanders. Ist Ihnen das bewusst? Er schaut verschämt weg und sagt, natürlich ist es mir bewusst. Sie, Detektiv. Ich fürchte, am Ende vom Abenteuer kann ich einen neuen Beruf suchen. Mr. Sanders, ich hoffe, dass uns Pluto weiterhelfen kann. Du siehst Pluto an einem Grabstein lecken. An einem von den vier. Pluto, du hast also einen guten Geschmack. Und geh zu ihm hin und guck, was das für ein Grabstein ist oder was er da ableckt. Er leckt das Blut von, ach so, okay. Von Miss Sophie ab. Sehe ich an dem Grabstein sonst noch irgendwas? Also ja, bis auf die Schrift. Mr. Winterbottom. Siehst du nix. Mr. Winterbottom? Winterbottom steht drauf, ja. Mr. Winterbottom. Ja. Und sagt zu Mr. Sanders, Miss Sophie hat sogar Mr. Winterbottom überlebt. Ja. Interessant. Okay. Mr. Sanders, ich sehe uns fast in eine Sackgasse gelaufen zu scheinen. Haben Sie eine Idee, wo wir weitersuchen könnten? Ich würde vielleicht Toby nochmal versuchen. Ich weiß es nicht. Toby. Du merkst, dass Toby das Blut abgeleckt hat und wieder zu schnüffeln beginnt. Oh, Toby. Toby, Sie meinen Pluto. Pluto. Ach ja, Toby. Ich habe gerade überlegt. Pluto. Ja. Pluto. Pluto hat das Blut aufgenommen. Er nimmt Witterung wieder auf. Okay, Pluto, lauf wie der Wind. Und er läuft davon an den Gräbern von Mr. Winterbottom ich vorbei. Ich versuche noch schnell die Leine zu greifen, irgendwie, dass ich dranbleiben kann. Ja. Dass ich mich noch so mitziehen lasse. So. Lauf auf Handeln. Ne? Ach, 17. Ach, ich habe 18. Okay. Gut, klingt ja. Und du zieht dich mit. Er ist wieder voll heiß. Er will weiter. Kommt an ein Gebüsch am Ende des Friedhofs. Friedhofs. Hier so. Das ist geile Ambient-Mucke, ey. Super geil. Und es wird dunkler. Ihr seht nichts mehr. Nur noch ein bisschen. Hinter dem Gebüsch ist Licht. Aber direkt am Gebüsch könnt ihr nichts sehen. Ab und zu hört ihr mal ein Rascheln. Was raschelt da im Gebüsch, müsste sein das? Haben Sie dieses Rascheln vernommen? Es ist meine Moustache. Es rappelt nicht im Karton, es raschelt im Gebüsch, müsste sein das. Das sollten wir uns genau ansehen. Und gehen wir hin zum... Es raschelt. Wobei, er geht näher. Ist das so eine gute Idee? Ja, ich gehe näher ran. Sanders folgt dir. Und ihr hört... Du siehst schemenhaft aus dem Augenwinkel. Also Sanders steht versetzt, schräg hinter dir, wie aus dem Gebüsch etwas herausspringt. Sanders an die Kehle packt, zugreift und so genauso schnell wieder verschwindet. Und er fällt zu Boden. Ich versuche schnell zu gucken, wo sich die Gestalt jetzt hin verzogen hat, in welche Richtung. Du siehst... Also ob ich es noch sehen kann in diesem... Du siehst in Richtung des Gebüsches, wo das Licht ist, so schräg vor dir, du hast dich ja rumgedreht, also so siehst du es wie ein Schatten flitzen durch das Gebüsch und dahinter weiter, Richtung Licht. Okay, ich vergewissere mich erstmal, Pluto müsste ja noch bei mir sein. Ja. Hoffe ich, dass ich den jetzt nicht losgelassen habe. Ja. Und guck erstmal schnell nach Sanders. Mr. Sanders, ist alles in Ordnung? Guck ihn mir genauer an, ob er irgendwie eine Wunde hat oder irgendwas. Am Hals hat er eine Wunde. Es spritzt Blut in Fontänen. Ja. Nicht so, aber du weißt, was ich meine. Ja. Oh mein Gott, Mr. Sanders! Feuer. Ich versuche schnell mit der. Dem und er stirbt. Er ist verblutet. Okay. Ich guck Pluto an, bisschen überrascht. Der Hund guckt. Fuck, dude. Ich guck ihn an. Well, that escalated quickly. Ja, genau. Das war krass. Okay, Pluto, wir haben immer noch einen Job zu lösen. Mr. Sanders mag tot sein, aber in unseren Herzen lebt er weiter. Und ich versuche seine Taschen von Mr. Sanders. Mr. Sanders hat noch mehr Geld dabei. Nochmal 5 Pfund. Nehme ich mit. Ein Taschendrachen, also ein Feuerzeug. Achso. einen kleinen Reiserevolver, nein. Und einen großen. 3 verschiedene Kerzenständer. Und hat noch einen Kamm. Ich nehme das alles mit. Einen Kamm. Ich habe ja genug Taschen. Was aus 5? Pfund. Pfund. Da habe ich jetzt schon 5 Pfund. Ich will noch etwas, Pluto. Ist das? Aus der Richtung des Lichtes. Ist das ein Zug? Das habe ich auch gedacht, Pluto. Ich versuche mit ihm so ein bisschen zu kommunizieren. Pluto. Ja. Okay. Was hatte ich jetzt noch? Das war Feuerzeug, Kamm, 5 Pfund. Ich muss mal kurz in meine Liste. Das war's. Also, okay. Okay, also wie gesagt, ich habe mal alles eingesteckt. Sag Pluto. Wir müssen dem nachgehen. Vielleicht ist das unser Zug in eine bessere Welt. Oder ein besseres Leben. Und schnapp Pluto und nick ihn nochmal so zu. Pluto, jetzt geht's los. Und geh in Richtung von dem Geräusch, Richtung Licht. Du siehst gerade noch das Licht, den Zug, das Ende vom Zug vorbeifahren. Noob, noob. Auf dem Noob, noob. auf dem letzten Waggon siehst du eine Kreatur schemenhaft sitzen. Und der Zug bewegt sich weg von dir. Ach so, Colonel Sanders hatte natürlich, Captain Sanders hatte natürlich noch seine Taschenuhr dabei. Die darfst du da auch noch einstecken. Wenn geil, jetzt weiß ich wieder, wie spät es ist. Dann gucke ich mal schnell auf die Uhr noch. Es ist 2.16 Uhr. Das ist ja wie so ein Log gerade, was ich hier schreibe. Ja. Ich habe immer wieder andere Uhren hier. Ja. Uhrzeiten. Und jetzt habe ich eine richtig geile Uhr. Geil. Schon was wert, ja. In der Tasche. In der Tasche. Okay. Gut. Sanders. Und ich rufe noch so hinter dem Zug her. Nein! Haltet den Zug auf! Zum Teufel mit Sanders! Und gucke noch so traurig hinterher, so nach dem Motto, fuck. Ja. Wir waren zu langsam. Wir haben unsere Chance verpasst. Den Mörder von... Wo sind wir? Vom Friedhof und vom Hafen, ja, aufzuhalten. Wir sind im Fort Park Cemetery. Fort Park Cemetery. Ich hab's doch sogar hier stehen. Ja. Ich muss nochmal gucken. Okay. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich jetzt ist da ein Bahnhof oder irgendwas, eine Haltestation direkt? Du kennst eine kleine Station mit einem recht großen Bereich zum Abladen. Es macht den Anschein, dass es ein Güterbahnhof ist. Okay. Gut, dann gehe ich mal zu der Station, guck mal, ob irgendjemand zufällig gerade am Verladen ist oder irgendwas. Du betrittst die Fort Park Station. Und ein einsamer Mann, der jetzt quasi ein einsamer Gleisarbeiter steht noch da und packt gerade seinen Kram zusammen und möchte, so wie es aussieht, Feierabend machen. Guten Abend, der Herr. Es ist spät in der Nacht. Guten Abend, der Herr. Mein Name ist Robert Ryder. Hallo. Ich war gerade des nächtlichen Spaziergangs überdrüssig hier im Friedhof. Aha. Und ich habe Schreie gehört. Habe mir ein paar Leichen angeschaut. Aha. Es ist ihm wirklich egal, weil er ist wirklich echt fertig und will einfach nur nach Hause. Ich möchte Sie gar nicht lange aufhalten und möchte Sie nur kurz fragen, wissen Sie zufällig, wann hier der nächste Zug fährt? 8.30 Uhr. Das dauert natürlich noch eine ganze Weile. Ja. Ich möchte den nächsten Zug nicht verpassen. Na dann, schönen Abend noch. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Feierabend. Mit wem hatte ich das Vergnügen? Harold. Harold, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen, zauberhaften Feierabend. Ja. Machen Sie sich. Aber hübsch. Ich sag's Ihnen, wie es ist. Die Pete Line hat keine Personenwaggons. Aber Mr. Harold, gibt es nicht die Möglichkeit, irgendwo da zuzusteigen, wo noch der Platz frei ist zwischen Kisten oder sowas? Haben Sie da vielleicht noch ein Plätzchen für einen, wie soll man sagen, blinden Passagier? Ich empfehle Ihnen, warum wollen Sie da überhaupt mitfahren? Das ist die Pete Line. Das ist ein reiner Torftransport. Sie müssen wissen, ich komme selber auch vom Torf und habe dort Jahre verbracht. Ich habe einen Podcast, die Torfschilder. Und genau. Den wollte ich erst bringen, dann dachte ich, der passt nicht rein. Entschuldigung. Und daher kenne ich diesen Geruch und der stört mich nicht mehr. Ich habe mich so dran gewöhnt und Ich muss Ihnen sagen, ich bin nicht von hier und ich kenne mich schlecht aus. Ich bin nicht von Köln. Mit der Verbindung. Was sagten Sie noch gleich, wo der Zug hinfährt? Was ist da hinten? Ja, das ist die größte Torfabbauregion hier in der Grafschaft. Wie hieß der Ort, den Sie genannt haben? Oder diese Grimpen. Grimpen. Grimpen in Dartmoor. Wie komme ich denn am besten nach Grimpen? Ich würde da gerne hin. Ich würde mir diesen Torfabbau gerne mal näher ansehen. Wissen Sie, ich bin sehr interessiert an Torf. Ja, ich meine, passen Sie auf. Ich will mal nicht so sein. Sie geben mir jetzt einfach 3 Schilling und dann sorge ich dafür, dass Sie morgen 8.30 Uhr pünktlich bitte mitfahren dürfen. Mr. Harold, das klingt nach einem sehr fairen Deal. Aber ich muss Ihnen sagen, ich habe nur noch 2 Schilling dabei. Bist du einer? Du hast 8 Pfund. Ja, okay, komm, ich gebe ihm die 3 Schilling. Ich habe kurz überlegt, ob ich meine Fähigkeiten lüge. Wenn ich die schon habe, kann ich sie auch ausspielen. Ja, das ist sicher, du machst doch. Ja, ich na klar lasse ich es zu. Ich wette, es geht schief. Probier es einfach. Wie viel hast du denn? Ich habe 50. 50. Ja. Ich habe halt so ein Würfelglück. Würfel mal. Schöne 100. Oh, 80. 80, naja. Nein, 3 sind in Ordnung, würde ich sagen. Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen 3. Dankeschön. Da war zufällig noch einer in der Ecke. Na. Den habe ich übersehen in meinem Portemonnaie. Na. So, geben die 3 Schilling und sag, ja. Dann zieh dir mal 3 Schilling ab. Jetzt muss ich mal überlegen. Das macht für Sie scheiße ich Drillinge. Jetzt muss ich mal überlegen, welche Umrechnung das jetzt war. Das überlege ich auch gerade. Ich habe 1 Schilling hier im Portemonnaie. Ich glaube, 12 Schilling sind 1 Pfund oder so. Oder 24, irgendwie so krumm war das. Dann habe ich 5 Pfund Sterling. Wie viel Schilling hast du? Einen. Den habe ich irgendwann bekommen. Da machen wir jetzt irgendeine grobe Rechnung, sagst du. So, ich habe 1 Schilling, 5 Pfund Sterling und dann hast du mir nochmal 5 Pfund gegeben. Stimmt. Also die 5 Pfund waren ja beim Senders. Na, genau. Ja, hast du 9 Pfund und bist ganz schön reich jetzt dadurch. Mhm. 9 Pfund und 22 Schillinge. Ich glaube, es war 24 oder 12 war der Faktor. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja. Oder 12 Penny waren 1 Schilling. Ist ja auch egal. Ja, ist egal. Ja, komm. Hauptsache, ich hab Asche. Asche. Hier übrigens, die Station ist hier. Okay, Mr. Harold, noch eine ganz schnelle Frage, da ich Sie ja gerade so nett bezahlt habe. Ja. Gibt's hier in der Nähe gleich eine Möglichkeit zu übernachten, irgendwie spontan oder sowas, oder? Ja, hier gegenüber bei Sallys können Sie einkehren. Haben Sie keine Unterkunft? Ja doch, ich habe eine, aber die ist so weit weg. Und sehen Sie, es ist so spät geworden. Ich kenne da einen guten Kutscher, Ivan heißt der. Ivan Etniosch? Ja, genau, der ist stadtbekannt. Aber Sie können auch zu Sallys gehen. Kann man den schnell rufen? Findet man den schnell, Ivan? Ich rufe einfach mal, Ivan! Und der ist... Dich guckt irgendein Kutscher an, fährt vorbei. Ivan? Er fährt einfach weiter, es war nicht Ivan. Gut, dann gehe ich. Okay, vielen Dank, Harold. Ich will Sie nicht weiter aufhalten. Einen wunderschönen, zauberhaften Feierabend mit Ihnen. Und vielen Dank für dieses zauberhafte Geschäft mit Ihnen. Ich danke Ihnen vielmals. Ja. Ich werde nun bei Sallys einkehren. Ja. So, und gehe zu Sallys. Okay. Ja. Betrittst den Raum, du bist in einer besseren Gegend. Ja. Und gehst rein. Und eine nette Dame ist bei dir. Ich geh zu ihr hin und sage, sind Sie Sally? Ja, das bin ich. Wie kann ich Ihnen helfen? Es ist sehr spät. Ich vermute mal, Sie sind nicht wegen des Armbrotes hier, des Dinners. Dinner? Ich habe schon lange kein Dinner mehr gegessen. Normalerweise mit Knoblauch und Zwiebeln. Zwiebeln lasse ich gerne mal weg. Aber Sie wissen ja, komplett unscharf. Ich suche eigentlich nach einer Übernachtungsmöglichkeit. Bitte, sehr gerne. 3 Schilling, bitte. Drei Schillinge. Für Sie scheiße ich Drillinge, muss ich sagen. Okay, Miss Castelli, Sie sind sehr sympathisch. Okay. So, und sie hält die Hand auf. Ich muss Sie aber kurz fragen, gibt es vielleicht noch ein Zimmer, was vielleicht etwas günstiger ist? Mein Freund, ich hätte noch ein wunderbares Zimmer für 20 Schillinge. Dann nehme ich das für 3 Schillinge, Mrs. Sally. Sie haben mich überzeugt von dem Zimmer. Das ist jetzt gerade leider besetzt worden. Wirklich? Ich hätte noch ein ganz wunderbares Ausblick zum Bahnhof. Wie eine Toilette? Für 15 Schillinge. Wie wär's, wenn ich Ihnen 15 Schillinge gebe? Mrs. Sally, Sie haben mich überzeugt. Bitte. Okay. Ja, gib ihr die 15 Schillinge. Und da habe ich jetzt noch 9 Pfund und 7. Gut, dann... Bitte sehr, hier ein Schlüssel. Vielen Dank, Mr. Lee. Es war ein schönes Geschäft mit Ihnen. Eine gute Nacht. Ihnen ebenfalls. Geh aufs Zimmer. Okay, du betrittst das Zimmer. Ja. Hm? Du bist in einem ganz engen, verschissenen Raum. Du kannst gerade, wenn du die Spur die Tür öffnest, ja, schlägt die an deine Bettkante an. Putz, du kriegst die Tür gar nicht richtig auf. In der Ecke steht noch eine Waschschale und das war's. Ja, da wasche ich mir erstmal die blutigen Hände. Stimmt, das hat sie gar nicht gesehen. Das haben die alle nicht gesehen. Fuck. Ich habe die ganze Zeit gedacht, es kommt noch was, aber ich habe es damit absichtlich nicht mehr erwähnt. Ach, fuck. Ja, ein Fehler des Spielleiters. Und dann wasche ich mir jetzt erstmal die Hände wieder rein. Du hast von unten, halt, bluten Sie etwa? ich wasche meine Hände in Unschuld, ja, und mache mich bettfertig, ich wasche nochmal das Gesicht und, ja, okay, und leg mich dann schlafen und ja, denk mir, ja gut, um 8 muss ich aufstehen. Ja. Spätestens um 8. Kreta-Gockel. Ist jetzt kurz nach 2. Ja, 5 Stunden reichen ja auch, ist ein guter Schlaf. Du erholst dich wieder ein bisschen, deine geistige Gesundheit erholst du wieder um 5. Sind wir bei 75. Gut. Puh, gut. Ich stehe auf und gucke auf meine Uhr. Du bist rechtzeitig aufgestanden. Ich denke, ach gut, noch Zeit. Schnell noch waschen, fertig machen. Ja. Und dann mache ich mich auf den Weg, beziehungsweise ich werde nochmal schnell runtergehen an Empfang. Ja. Werde fragen. Sally lächelt freundlich. Sie ist immer noch da. Sieht aus wie, als hätte sie gar nicht geschlafen. Super frisch. Guten Morgen, Sally. Morgen. Gibt's die Möglichkeit noch? Ich gucke nochmal schnell auf die Uhr, wie spät es ist, ja, ich noch in der Zeit bin. 7:50 Uhr. Oh, ewig Zeit. Gibt es noch ganz schnell die Möglichkeit, irgendwie einen Happen zu essen? Haben Sie irgendwie was schnell, nur was ich mitnehmen kann für unterwegs? Ja, bitte sehr. Gehen Sie durch. Und zeigt auf eine Tür auf der unteren Etage. Quasi fast gegenüber. Also wenn du reinkommst, ist der Tresen links und weiter dahinter ist dann die Tür, die so meint. Okay, dann gehe ich da noch schnell hinter und schmier mir da schnell was und nehme es mit quasi. Und gelingt, ja. Presse mir das. Also willst du es mitnehmen oder willst du es gleich essen? Ich will es schnell schmieren und nehme es auf der Hand, damit ich meinen Zug nicht verpasse, okay, sozusagen. Mist, ja. Lauf los und presse mir das unterwegs rein, quasi so richtig so krampfmäßig. Ja. Und, ich kriege schon Bauchschmerzen so ungefähr, aber ich drücke es mir trotzdem rein, so richtig krampffressen. Ja. So, presse mir das unterwegs rein und beeile mich zum Bahnhof zu kommen, quasi zum Güterbahnhof. Okay. Also du gehst aus der Tür raus. Ja. Ein Junge sitzt... ein Junge steht auf der Straße mit Schiebermütze und schreit, hat die Morgenausgabe in der Hand. Extrablatt! Extrablatt! Tragisches Zugunglück in Grimpen! Tragisches Zugunglück in Grimpen! Ausgabe nur 2 Penny. So, nach dem Motto. Okay, gib mir das her, hier in dem Schilling. Stimmt so. Okay, ja, gibt's den. Er schaut dich an wie ein Gott. Gib dir so einen Schilling, sag noch, gib auch nicht alles auf einmal aus. Spart dir schön was an. Und gib dir eine Zeitung. Ja. Ja, die schnappe ich mir auch und gehe erstmal weiter. Also ich habe erstmal keine Zeit zu verlieren, wieder meinen Zug kriegen. Tu sie in dein Inventar. Ja. Zeitung. So, begebe mich erstmal auf schnellsten Weg wirklich dorthin, zum Güterbahnhof. Ja. Denn ich habe einen Zug zu bekommen. Der Zug steht schon da, er ist auch schon, wird noch in den letzten Zügen beladen und du erkennst ein bekanntes Gesicht. Wen? Oh, wer ist denn da? Und schau mal genauer hin. Harold. Ah, Harold. Er winkte schon zu von Weitem und hätte nicht gedacht, dass du kommst, aber er hält dich für einen komischen Kauz und ja, sie dürfen ausnahmsweise beim Lokführer mitfahren. Harold, das sind ja tolle Informationen und tolle Neuigkeiten. Vielen Dank, Harold. Ich werde mich gleich zum Lokführer begeben und gehe vor zur Lok, sag ich mal, und begrüße. Ach, du ihn. Bist das! Du kommst so mit hier! Guten Tag, Mr. Wie ist Ihr Name? Duncan! Duncan. Ja. Ein wunderschöner Name. Mein Name ist Ryder. Rob. Rob Ryder. Oh ja, Duncan kann sich nur bedanken. Du merkst, es ist halt humortechnisch auf einer Ebene unterwegs. Ja. Steigen Sie ein, es geht bald los. Okay, dann betrete ich das Ding und sage Dankeschön und stelle mich mit dazu. Okay. Kann ich Ihnen noch irgendwie helfen, Mr. Duncan? Ach, setzen Sie sich hier hin. Der Kollege hat mit mir geteilt, das Geld, also alles geht, alles klar. Leider kann ich Ihnen hier nichts zu trinken und zu essen anbieten. Ne? Hier ist ein Arbeitsplatz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt bei uns bei Torf Airways. Nein, war ein kleiner Spaß. Ne? War ein kleiner Spaß. Ne? Und dann werde ich hier ein bisschen Kohlen schaufeln. Das ist mein kleiner Kohlenarbeiter. Der heißt Edwin. Der schaufelt die Kohlen. Der ist heute mein Kohlenschaufler hier an Bord. Mhm. Falls irgendwas passieren sollte, im Falle eines Druckabfalls im Kessel, müssen Sie ganz schnell irgendwie diese Lokomotive verlassen. Leider fällt hier nichts von der Decke, zum Glück. Das macht gar nichts, Mr. Duncan. Ich muss Ihnen sagen, ich habe noch nie so viel Kohle auf einem Haufen gesehen. So viel werde ich wahrscheinlich auch nie besitzen, aber ich finde es schön, dass Sie so fleißig hier mitwirken und mich aufnehmen mit in Ihre Lokführerkabine. Ja, wenn ich nochmal meine Lok hier vorstellen dürfte, das ist eine Lok vom Typ 35BC Black. Ich nenne sie liebevoll Blaine. Und Blaine wird uns ganz sicher, ich verspreche es Ihnen, ich bin ein sehr guter und sehr gewissenhafter Lokführer und zieht so irgendwie Speichel hinter. Ich werde sie ganz sicher an unsere Destination bringen, genannt Grimpen. Ich frage mich nur, was sie da wollen. Da ist eigentlich nicht viel, aber das Schlimme ist ja, wir müssen ein bisschen aufpassen bei der Einfahrt. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mitbekommen haben. Hier auf der Pete Line hat es in Grimpen einen Zugunfall gegeben. Leider müssen wir unsere Arbeit wissen, dass Gewerkschaft und so weiter gibt es nicht. Wir müssen trotzdem unsere Arbeit weiter ausführen. Deswegen fahren wir heute trotzdem. Gut, dann setzen Sie sich hier hin. Hier hinten ist ein kleiner, am Tender ist ein kleiner Sitz für Sie. Da können Sie sich hinsetzen und bitte halten Sie die Backen. Und kein Problem, Mr. Duncan. Ich habe auch schon einen Ständer, ich setze mich mit da hinten. Ja, und Sie können sich gerne ein bisschen umschauen. Ich gehe jetzt nochmal schnell auf Toilette. Er geht auf Toilette. Mhm. Und dann fahren wir schon auch schon los. Gut. Ja, ich nehme Platz und überlege kurz, fuck, wo habe ich Pluto eigentlich gelassen? Stimmt. Denk mir noch keine Zeit mehr. Okay, los geht's. Ja. Bleib sitzen. Währenddessen sitzt Sally in deinem Zimmer und freut sich über ihr neues Haustier, was sie bekommen hat. Streichelt den Hund. Und ich ziehe so langsam die Zeitung raus, sag ich mal, und denke mir, ach, jetzt habe ich ein bisschen Zeit zum Lesen. Okay. Gucken wir mal genau rein in die Zeitung. Ja. Ob irgendwas Interessantes noch drin steht. Seite 2 ist auf jeden Fall komplett, geht es um das Zugunglück in Grimpen. Mhm. Dass es keine Einzelheiten gibt bis jetzt über die Ursache des Unfalls. Es wird geschrieben, die Lokomotive ist umgekippt, ist entgleist, und zwar in der Wendeschleife. Das ist quasi hier wie... Die Eisenbahnstrecke ist nicht zweigleisig, die ist eingleisig und hat eine Wendeschleife. Also da ist eine Weiche, dann führt das Gleis einmal im Kreis und dann geht die wieder zurück, quasi, wie man es hier sieht. Na. So. Und das ist im Grimpen auch so, weil das ist wirklich ein reiner Gütertransport, und das Torf und den Torf aus dem Dartmoor nach einen Hafen zu bringen. Das ist eben der nächstgelegene Hafen, wo es verschifft werden kann, beziehungsweise wo es gehandelt werden kann. So, und dass man vermutet, dass der Lokführer einen Anfall hatte und dadurch vor der Station nicht bremsen konnte. Mhm. So. Und konnten es aber nicht groß feststellen, weil die Leiche ist halt derbe ausgebrannt. Denn die Lok ist direkt in das angrenzende Torflager gefallen. Mhm. Deswegen hat es Feuer gefangen. Okay. Gut. Dann gibt es noch Sportnews. Mhm. Die Plymouth Cockers haben wieder mal im Fußball gewonnen. Gab es schon. Cricket-Meisterschaften. Irgendwas. Queen Victoria hat irgendjemand hat versucht, Queen Victoria komisch zu kommen. Die Morde stehen schon drin. Mhm. Die Leiche am Friedhof wurde bereits aufgefunden. Die 2 Leichen, um genau zu sein. Sie vermuten noch, schreiben aber nichts von irgendwelchen Bauchhöhlenöffnungen. Einfach um um keine Panik auszulösen, weil die Leute sich sofort vor einem Jahr zurückversetzt fühlen würden. Von meinem Namen steht nichts drin oder sowas. Mein Name entdecke ich nicht im Zusammenhang damit. Eine Fahndung direkt ist nicht ausgeschrieben worden, okay, wenn du das jetzt meinst. Mm-hmm. So. Morgen ist ja auch noch nicht vorbei. Na? Das stimmt. Sag ich mal so rum. Okay, na gut, dann freue ich mich auf eine schöne, entspannte, coole Fahrt. Coole Fahrt. Eine coole Fahrt. Ja, eine coole Fahrt. Und ja, genieß ein bisschen die Aussicht. Okay. Mit diesen Worten verabschiede ich mich, Rob Riddle, für diese Folge und begebe mich auf eine lange Zugfahrt zur nächsten Destination. Meiner Final Destination eventuell. Oder vielleicht auch nicht, aber dazu später mehr. Ihr werdet es erfahren im zweiten Teil. Seid gespannt.